Aufstehen. Hinlegen. Radio Korax hören. Das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Ja, wunderschönen guten Morgen im Morgenmagazin. Heute kommt es aus Leipzig bei doch immer noch recht kühlen Temperaturen. Und ich bin auch nicht alleine im Studio. Ich habe noch die Magdalena bei mir. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, genau. Wir werden zu Beginn erstmal die Zuhörenden begrüßen. Ihr hört das Morgenmagazin der Freien Radios bei Radio Korax auf der 95,9 womöglich, bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg auf DAB Plus sowie auf UKW in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7, bei Radio Plau in Leipzig und bei Coloradio in Dresden. Für ganz Sachsen könnt ihr es auch beim Rundfunkkombinat hören oder bei Radio Swupfurt in Frankfurt-Oder oder Swubice auf DAB Plus, bei Radio Unerhört in Marburg auf der 90,1 und auf DAB Plus oder im Livestream. Oder ihr hört es beim Freien Radio in Stuttgart auf der 99,2. Und am Mikro ist Hilmar außerdem noch und wir hören erstmal ein bisschen Musik. Ich habe mal etwas Ruhigeres rausgesucht heute und wir hören ein Stück von Chesterfield County. Das ist eine neue Veröffentlichung, jetzt im Oktober rausgekommen. Klingt so. Das war die Gruppe Chesterfield County, die, wie gesagt, gerade eine neue Veröffentlichung rausgebracht haben. Und wir machen jetzt weiter mit dem Garderobenmarkenmuseum. Ja, das ist ein Gespräch, was du geführt hast. Wie bist du denn auf dieses doch etwas entlegene Thema gekommen? Also tatsächlich ist mir das untergekommen nach der Nacht der Museen hier in Leipzig. Und ein Freund von mir hat mir dann noch das Garderobenmarkenmuseum digital zugeschickt am nächsten Tag. Und das war natürlich dann super, nachdem man schon 5 Museen besucht hatte. Über diese Museumsnacht, die ja jedes Jahr in Leipzig stattfindet, konnte ich dann am Sonntag noch das letzte Museum sogar digital von zu Hause aus besuchen. Und war dann ganz begeistert und überrascht von dem Thema. Es geht eben um Garderobenmarken. Und man erfährt eben auch dazu eben viel Geschichtliches oder auch die Hintergründe, die kulturellen zum Beispiel. Also man geht ja überwiegend in das Theater und gibt eine Garderobenmarke eben ab, um seine Jacke, genau, seinen teuren Mantel sozusagen abzugeben und auch wiederzubringen. Und da können ganz interessante Geschichten bei rumkommen. Und da hat eben Katharina Kleinschmidt auch drüber nachgedacht. Und da habe ich zusammen mit ihr hier im Studio ein Interview geführt. Und sie hat uns eben erzählt, wie sie da drauf gekommen ist und welchen Bezügen die Garderobenmarke gesehen werden kann. Ich hatte schon lange keine mehr in der Hand. Euch geht zu selten ins Theater vermutlich. Und ja. Dann gebe ich meinen Pelzmantel dort nicht ab. Nehme ihn mit rein. Wir hören mal rein. Okay. Ja, hallo Katharina Kleinschmidt. Danke, dass du heute hier bist zum Interview. Ja, danke schön für die Einladung. Ja, sehr gerne. Es geht heute erstmal um das digitale Garderobenmarkenmuseum 807. Das hast du ja kreiert und in die Welt gesetzt sozusagen. Als Einblick ganz kurz dazu, also es ist ein digitales Museum. Jeder hat Zugriff drauf rund um die Uhr. Und ganz am Anfang der Website bekommt man schon so ein Feeling dafür. So, es werden schon Fragen gestellt, so worum soll es gehen? Warum eigentlich genau Garderobenmarken? Ist ja auch eine berechtigte Frage. Es wird dann auch schon beantwortet, natürlich. Also man kann träumen über die spektakulären Theatervorstellungen und Gäste, die vielleicht Garderobenmarken schon damals an der Hand hielten. Und Garderobenmarken sind eben so ein Spiegel der Zeit. Wie bist du dann grundsätzlich jetzt so mal auf die Idee gekommen, überhaupt so ein Museum zu machen für Garderobenmarken? Wenn man es ganz einfach sagt, Corona ist schuld. Beim ersten Lockdown, da war ich gerade selbstständige Redakteurin und es war tatsächlich so, dass meine Aufträge wegbrachen und dann war natürlich das ganze soziale Leben war ja auch irgendwie lahmgelegt und ich habe gesucht nach einer Beschäftigung, nach Sinnstiftung und hatte die Idee, ich nehme mir irgendwie einen ganz banalen Gegenstand und erarbeite so eine Kulturgeschichte von so einem Gegenstand und hatte erst überlegt, ob ich was mit Knöpfen mache, weil ich Knöpfe einfach wunderbar finde. Stellte dann aber fest, dass es schon ein Knopfmuseum gibt mit, keine Ahnung, gefühlt 10.000 Knöpfen. Ne? Und dann habe ich dann doch die Finger davon gelassen. Ich war mit dem Hund spazieren und habe tatsächlich auf der Wiese eine Garderobenmarke gefunden. Keine Garderobenmarke, wie ich sie eigentlich dann im Museum bevorzuge, die halt, wo halt die Institution, das Theater oder der Konzertsaal draufsteht, sondern es war eine Blanko-Marke. Aber trotzdem hat das ganz viel bei mir in Bewegung gesetzt, weil ich mich gefragt habe, was macht diese Garderobenmarke hier? Gibt es jetzt jemanden, der irgendwo friert, weil er seinen Mantel nicht bekommen hat? Oder hängt irgendwo ein einsamer Mantel in einem Theater rum? Ich fand das spannend und habe angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und relativ schnell festgestellt, dass es wirklich, wirklich sehr spannend ist. Ja, also das kann ich nur so unterstreichen. Man ist wirklich als Leser oder wie nennt man das dann, als Museumsbesucher eigentlich online, vielleicht von zu Hause aus dann doch sehr überrascht, was da alles auf einen zukommt. Viele kleine Geschichten zu vielen kleinen Garderobenmarken eben, die ja, ja sagen wir mal so vom Umfang her schon relativ klein sind. Ich denke so 38 Millimeter habe ich teilweise gelesen, war so ein Durchschnitt. Na, das sind schon die kleineren. Also das ist wirklich, es ist auch ein Statussymbol, eine Garderobenmarke. Und je mehr die Institution auf sich hält, desto opulenter sind Garderobenmarken. Da gibt es welche, die wiegen 100 Gramm und sind wirklich, ja, was sind die, 9 Zentimeter hoch und 5 Zentimeter breit. Also richtige, richtig ordentliche Teile aus Messing. Ja, ist ganz unterschiedlich. Aber das war auch so eine Erkenntnis, dass es halt nationale Strömungen gibt, dass sich das einfach widerspiegelt, die kulturelle, die auch finanzielle Situation, die nationale Situation kann man ganz gut ablesen an diesen Garderobenmarken. Okay, also neben den Einblicken dann also in diese ganze Kulturgeschichte eigentlich der Garderobenmarke bis hin zum Material, welche Institution hat vielleicht in welchem Jahre welches Material genutzt oder wie groß ist die Garderobenmarke dann auch geworden, bis hin zu, was man ja auch durchaus mitbekommen kann im Museum, woher kommt überhaupt der Name eigentlich, also von der Literaturseite her wird das Ganze auch beleuchtet. Das kann man auf jeden Fall alles nachlesen. Was mir jetzt so aufgefallen ist, wenn man so durchstöbert, es gibt ja verschiedene Marken. Also jetzt ganz als Exempel mal diese rote Marke vom Café Moskau in Berlin von 1980 ja. Aus Aluminium, geprägt mit Loch, steht daneben, 6 Gramm schwer. Mhm. Bis hin zu einer Marke aus Kanada, dem SS Prince George Passagierschiff, tatsächlich aus einem Schiff von 45. Ja, oder auch einfach das Ritz-Theater in den USA, in Pennsylvania, mit einer Garderobenmarke, die rechteckig ist, von 1930. Also es ist ja sehr kulturell divers. Also aus verschiedensten Ländern stammen die Marken, angefangen von 1920, glaube ich, bis heute sogar. Wie bist du auf diese ganzen Marken gestoßen? Du hast eine Marke gefunden. Genau. Lagen die anderen dann irgendwo daneben? Ja, ich gebuddelt. Nee, ja, also die erste Arbeit, die ich mir gemacht habe, dass ich mir eine große Liste gemacht habe von Ländern und von Sprachen. Und ich habe erstmal recherchiert, wie Garderobenmarke in verschiedenen Sprachen heißt, weil man das nicht einfach nur mit Google Translator übersetzen kann, dann kommt was raus, was kein Mensch kennt, sondern man muss halt wirklich in die Sprache eintauchen. Also im Englischen heißt es Code Check Tag, im Französischen Jeton Vestiaire. Was ich sehr liebe, ist das Finnische. Das heißt Narika Lapu. Das finde ich einfach einen fantastischen Namen. Dann habe ich eine lange Liste gehabt mit Namen und da ist letztlich schon so der erste, auch das erste Muster zu erkennen gewesen, dass es halt Länder gibt, die kennen keine Garderobenmarken und gibt Länder, wo es sehr, sehr viele Garderobenmarken gibt. Und die Faustregel ist einfach, je weiter nördlich man kommt, zum Beispiel Finnland. Bei Narika Lapu. Bei Narika Lapu, ja. Wo halt, wo es kalt ist und die Leute dick eingemummelt unterwegs sind, da hat dann jede Bar letztlich eine Garderobe und gibt Garderobenmarken aus. In anderen, ich habe keine einzige Marke, zum Beispiel vom Kontinent Afrika. Mhm. Ist mir nicht bekannt, vielleicht gibt es da auch welche, aber die habe ich nicht gefunden. So, dann hatte ich die Namen raus, es waren gefühlt, ich weiß nicht, 40, 50 Namen und dann habe ich angefangen, so Kleinanzeigenportale zu recherchieren in den einzelnen Ländern, so wie damals gab es noch, ja, Kleinanzeigen, eBay, solche Geschichten, was es in Deutschland gibt, gibt es ja auf der ganzen Welt. Muss man halt sich einfach ein bisschen durchsuchen und da habe ich mich überall registriert und habe Suchaufträge für diesen Namen, den ich dann nun ja hatte, der Suchaufträge ausgelöst. Hab mir aber vorher gleich auch so ein bisschen ein Limit gesetzt, weil das Ganze sollte ja auch nicht irgendwie mich dann zur Gänze ruinieren und habe wirklich auch nach Marken für kleines Geld gesucht. Also ich habe immer so 5 Euro, finde ich, konnten die Kosten. Meistens war es dann so, von denen, die weiter weg waren, dass das Porto dann teurer war als die Marke, aber das war auch okay. Und dann habe ich eigentlich relativ schnell doch viele Marken gefunden. Und das war halt auch irgendwie in dieser Zeit von Isolation, war das auch eine tolle Erfahrung, weil man dann ja Kontakt aufnimmt mit den Verkäufern und Verkäuferinnen und das war einfach wahnsinnig nett, wie man sich ausgetauscht hat und irgendwann mal 2 Wochen später kam ein dicker Umschlag mit einer Garderobenmarke. Ja, also spannend, das ist ja so ein bisschen richtig, als wärst du so auf Schatzsuche gegangen. Irgendwie, absolut, ne? Also, okay. Absolut. Also hast du sozusagen, also das kann man ja wirklich so sagen, aus dieser Not eigentlich in der Corona-Zeit da die Tugend gemacht, die auf diese kleine Schatzsuche zu gehen nach der Garderobenmarke. Wobei, also es war nie das Ziel, ja, ich sag mal 10.000 Garderobenmarken zu sammeln. Mhm. Also wer will sich das angucken? Das ist ja sterbenslangweilig, sondern es ging ja darum, so ein bisschen Strömungen aufzuzeigen, Muster zu clustern und so einen Überblick zu geben. Was ich aber halt auch viel gemacht habe, ist zu recherchieren. Ich bin halt gerade in digitale Zeitungsarchive und habe halt ganz viel gelesen, habe eine Rubrik Verbrechen mit Garderobenmarken, über die ich sehr stolz bin. Das finde ich sehr spannend. Und solche Dinge, es gibt auch eine Rubrik, die heißt Erfindungen mit Garderobenmarken, wo man ja denkt, was gibt es da zu erfinden? Tatsächlich gibt es da sehr viel zu erfinden. Mhm. Also bleibt spannend. Was mir jetzt eben noch im Kopf war, war eben auch diese Kriminalistik sozusagen, auf die du eingehst, mit Betrugsfällen und ganz alten Zeitungsartikeln in dieser ganz alten Sprache, die man wirklich noch findet. Also die hast du dann online recherchieren können und bist so sozusagen auf dein Material dann gestoßen. Genau. Okay. Kann auch gerne mal ein schlimmes Verbrechen erzählen, gerne. Wenn Interesse besteht. Ja, gerne. Das ist halt True Crime History eigentlich. Genau. Also was mich sehr beeindruckt hat, dass da ist ein Mädchen ins Theater gegangen und sie hatte leider keine Karte, aber sie hatte ein sehr teuren Wintermantel an. Und wurde dann angesprochen von einem jungen Mann, der sagte, ja, er hätte 2 Karten, wäre aber versetzt worden von seiner Begleitung, ob sie die Karte haben möchte. Und sie konnte ihr Glück nicht fassen und ist mit dem ins Theater gegangen. Und dann war das noch so ein ganz höflicher, der halt den Mantel in die Garderobe gebracht hat, der die Marke verwahrt hat. Und dann sind sie ins Theater gegangen. Und als sie wieder rauskamen, hat er gesagt, so, du bleibst jetzt hier stehen und ich hole dir deinen Mantel ab. Und das war das Letzte, was sie von ihm hörte. Und dann war er auf und davon mit seinem Wintermantel. Das ist natürlich zu einer Zeit gewesen, wo Wintermäntel einfach noch deutlich teurer waren als Theaterkarten. Mhm. Was heute vielleicht gar nicht mehr so der Fall ist, aber früher war das halt eben so. Okay, also dann der ganz klassische Betrug sozusagen. Ich glaube, in dem Zeitungsartikel hieß es ja wohl auch, traut den Männern nicht. Das war die Überschrift von diesem Artikel, ja, genau. Das Ja, also in dem Falle muss man wirklich aufpassen. Das stimmt. Das kann man ja ummünzen auf heutige Zeit tatsächlich leider immer noch, aber damals wohl eben auf die Garderobenmarke. Und ja, also du hast die Garderobenmarken sozusagen auch selbst gekauft von Privatleuten. Genau. Das heißt, sie sind bis heute noch in deinem Besitz. Ja, genau. Ich habe dann mir ein System mit so kleine Klarsichthüllen, da sind die drin und dann in Schubern. Ich träume schon nochmal von irgendwo einer physischen Präsentation. Da muss ich aber noch ein bisschen, ja, muss ich eine Gelegenheit ergeben. Mhm. Momentan ist es nur digital. Okay. Ja, sehr schön. Apropos digital, möchtest du noch ein bisschen was dazu erzählen? Du hast das ja dann auch erstellt, diese Website. Ja. Hast du dir da Hilfe geholt oder hast du das auch alles aus eigener Hand dann kreiert? Das habe ich selber gemacht. Also ich hatte vorher schon ein bisschen Erfahrung mit Websites, aber noch nicht so richtig komplett bei der Erstellung. Und ich habe mir so ein Baukastensystem genommen, die ja tatsächlich unfassbar genial sind. Und habe mich so im Trial-and-Error-Verfahren, habe mir das angeeignet. Und genau, und jetzt kann ich's. Okay, perfekt. Also ja, kann man sich vielleicht ein Vorbild nehmen. So einfach kann man, so scheint es zumindest, von Katharina die Website erstellen. Ja, und für alle, die das jetzt nochmal mit eigenen Augen sehen möchten, schaut unbedingt vorbei unter www.die-garderobenmarke.de. Das ist die Website. Genau. Genau. Ja, die freut sich auch über Besuch. Das glaube ich. Genau, das ist die Website. Der Name ist ja Digitale Garderobenmarkenmuseum 807. Und genau, recherchiert gerne zu den Garderobenmarken, hinterlasst einen Kommentar oder teilt die Website. Und viel Spaß! Und wenn ihr ins Theater geht und ihr braucht euren Mantel nicht mehr, dann lasst ihn da einfach hängen und bringt mir die Marke. Ja, genau, oder so. Ja, oder ich denke auch, weil heutzutage, wenn ich jetzt ins Theater gehe am Wochenende, kriege ich ja wohl auch wieder eine Garderobenmarke. Und dann kann ich mir gleich anschauen, wie sieht die eigentlich jetzt aus. Genau. Das nimmt man ja doch immer erstmal gar nicht so unbedingt wahr. Genau. Ja. Das altdeutsche Modell. Ja, ich kenne das noch von früher, wenn man im Theater war und dann hat man so Papier-Tickets bekommen, einfach nur die Tickets und hebt sich die als Erinnerung auf. Ach, das gibt's aber auch immer noch. Das gibt's also, immer noch. Das ist ganz unterschiedlich. Genau, also, aber die Garderobenmarke, ja. Man muss sie ja abgeben, weil man will ja sein Kleidungsstück zurück, das stimmt. Naja. Okay, perfekt, vielen Dank. Ja, das war unser Gespräch mit dem Garderobenmarkenmuseum. Jetzt haben wir noch Musik von Barbara Kreulich, Totally Fine. Oh, I'm standing there. Oh, feeling my heart race. Behind the door, there's some people talking. I'm totally calm, I'm totally fine. Nothing in this world can make me out of my mind. I'm totally calm, I'm totally fine. Nothing nothing in this world can make me out of my mind. I'm totally calm. Oh, the days are passing. Make me out of my mind. I'm totally calm. I'm totally fine. Nothing in this world can make me out of my mind. I'm totally calm. Totally Fine oder I'm Totally Fine von Barbara Kröulich. Und jetzt geht's auch gleich weiter, nämlich mit den Nachrichten vom heutigen Mittwoch, die wir zusammengestellt haben. Da haben wir erstmal den Jingle. Ja, am gestrigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen hatte ein breites feministisches Bündnis auch hier in Leipzig zur Demonstration aufgerufen. Unter dem Motto Täter sein hat System, Gewaltstrukturen durchbrechen, sind ab dem Nachmittag gegen 15 Uhr schätzungsweise mehrere hundert Menschen vom Krassi-Museum aus Richtung Innenstadt marschiert. Scharf kritisiert wurde der unzureichende Schutz durch Staat, Justiz und Politik in Deutschland. Entsprechend zählt die Schaffung besserer Gesetze und optimal ausgestatteter Gewaltschutzstrukturen auch zum zentralen Forderungskatalog. Betroffene von patriarchaler Gewalt würden viel zu oft allein gelassen und seien im Rechtfertigungszwang, während das System Täter schütze. Konkret für Leipzig wurden die Tötungsverbrechen an Jessica S. 2024 und an Susanne K. 2025 ins Feld geführt. Im vergangenen Jahr sind in Sachsen rund 10.200 Fälle von häuslicher Gewalt von der Polizei erfasst worden. Das sind im Schnitt fast 28 Fälle pro Tag. Damit ist die Zahl der registrierten Fälle innerhalb von 5 Jahren um 33% gestiegen, wie das sächsische Sozialministerium mitgeteilt hat. 2019 seien es noch knapp 7.700 Fälle gewesen. Die erfassten Tatbestände reichen demnach von häuslicher Gewalt über digitale Belästigung bis hin zur Vergewaltigung. Musik. Das winterliche Wetter hält sich weiterhin vor allem im Süden und Osten Deutschlands. Unter anderem im Hochschwarzwald, der Oberlausitz und dem Erzgebirge soll es heute Schnee, Frost und Glätte geben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In Süddeutschland sei bis zum Mittag auch in flacheren Regionen mit bis zu 10 cm Neuschnee zu rechnen. Im Osten, von der Lausitz bis zum Erzgebirge, sind demnach bis zu 7 cm Neuschnee zu erwarten. Schneefall und frostige Temperaturen erhöhen in den südlichen und östlichen Regionen laut Deutschem Wetterdienst in den Morgenstunden die Glättegefahr. Im Norden und Westen werden die Temperaturen wie schon am Dienstag etwas milder. Frostig werde es hier vor allem im Mittelgebirge. Gucken in den Sudan. Im Sudan steigt die Hoffnung auf ein zumindest vorübergehendes und teilweise das Abflauen der brutalen Kämpfe zwischen der regierenden Armee und der aufständischen Miliz RSF, Rapid Support Forces. RSF-Führer Mohamed Hamdan Dagalo, genannt Hameti, verkündete am späten Montag eine humanitäre Feuerpause für 3 Monate. Die Feuerpause solle den Schutz von Zivilisten verstärken, Hilfslieferungen erleichtern und einen Hoffnungsschimmer für ein Kriegsende anbieten, so der RSF-Führer, dessen Miliz für brutale Verbrechen an Sudans Zivilbevölkerung verantwortlich gemacht wird. Es müsse nun Druck auf die andere Kriegspartei ausgeübt werden, auf diesen Schritt positiv zu reagieren. Was genau das bedeutet, blieb am Dienstag unklar. Ein Sprecher der politischen Allianz TASIS um die RSF erklärte, die Waffen würden erst schweigen, wenn Sudans Armee ebenfalls zustimme. Regierungsnahe Medien meldeten am Dienstag fortgesetzte Angriffe der RSF auf Armeestellungen in der Provinz Westkordofan. Die Forderung nach einer humanitären Feuerpause für 3 Monate ist zentrales Element eines Sudan-Friedensplans, den die Regierung von US-Präsident Donald Trump zusammen mit arabischen Ländern ausgearbeitet hat. Die Feuerpause soll zunächst schnellen, sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe ermöglichen. Wenn sie hält, soll sie unbefristet gelten und ein inklusiver und transparenter Übergangsprozess beginnen, der innerhalb von 9 Monaten die Wünsche des sudanesischen Volkes nach der reibungslosen Einsetzung eines unabhängigen, zivil geführten Regierung erfüllen soll. Rund 3 von 5 Erwachsenen in Deutschland empfinden das Leben heute stressiger als noch vor 15 oder 20 Jahren. Das geht aus einer repräsentativen Befragung der Techniker Krankenkasse hervor. Die Ergebnisse des sogenannten Stressreports werden heute in Berlin vorgestellt. Demnach teilen 57% der Befragten die Auffassung, dass die Belastung gestiegen ist. 40% gaben an, dass heute nur mehr über Stress gesprochen würde. 63% der Personen zwischen 40 und 59 Jahren finden das Leben heute stressiger. Bei Personen zwischen 18 und 39 Jahren sind es 53%. Ja, und damit das bei euch nicht auch so wird, dann hören wir jetzt noch mal etwas Musik, die hoffentlich dazu führt, dass ihr noch weiter schön im Bett liegen bleiben könnt oder wenn ihr schon wach seid und irgendwo rumfahrt oder rumlauft, dann könnt ihr euch ja auch bei dieser Musik vielleicht hoffentlich etwas zurücklehnen. Listen, the snow is falling. Das war die Gruppe Janines von einer neuen Veröffentlichung auch. Listen, the snow is falling. Das klang ja auch ganz entspannt. Jetzt wollen wir erinnern an einen Schriftsteller, an Franz Jung, nämlich der auch noch vieles andere war. Der wäre nämlich 137 Jahre alt geworden und wurde vor genau 137 Jahren geboren am heutigen Tag. Franz Jung war ein Schriftsteller, Theatermacher, Ökonom und auch ein linker Aktivist vielleicht, der vielen heute kaum noch ein Begriff ist, wenn ihr nicht die Bücher, die Werksausgabe in der Edition Nautilus gelesen habt oder vor kurzem vielleicht ein Buch, das ich gelesen habe, nämlich von Hanna Mittelstädt. Das ist eine der Verlegerinnen der Edition Nautilus. Die hat vor kurzem das Buch Arbeitet nie, die Erfindung eines anderen Lebens, auch hier in Leipzig übrigens vorgestellt. Und das ist schon seit einer Weile auch draußen, wurde dieses Jahr, glaube ich, da nochmal in Leipzig auch mit einer Lesung vorgestellt. Ganz schönes Buch auf jeden Fall, was auch eben diese Herausgabe der Franz Jung Werkausgabe seit 1981 in diesem Verlag Edition Nautilus so ein bisschen schildert. Und auch ganz interessant, es gab so eine Ost-West-Verbindung damals halt zwischen Schriftstellern, Schriftstellerinnen, die so ein bisschen abseits waren in Ost-Berlin, die sich dem Leben und Werk von Franz Jung so ein bisschen verschrieben hatten, Sachen gesammelt haben, denn auch seine Ex-Frau Claire Jung, die hat noch in Ost-Berlin gelebt zu der Zeit. Franz Jung war ja schon gestorben 1962, und dadurch gab es so eine Ost-West-Connection zwischen Hamburg, wo dieser Edition Nautilus ansässig war, und eben Ost-Berlin schon in den 80er Jahren dann, und auch ganz interessante Briefwechsel, die auch hier zum Teil abgebildet sind. Und die auch, ja, vielleicht ein bisschen auch doch einiges über Franz Jung, auch über so eine Nachwirkung noch sagen. Und wir hören erstmal kurz einen kurzen Ausschnitt aus einem Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Andreas Hansen, der auch sich näher mit Franz Jung beschäftigt hat, der etwas auch über sein frühes Leben so ein bisschen uns erzählt. Der Vater war Uhrmacher. Ich würde mal das so einschätzen, dass er sich etwas hochgearbeitet hat aus seinem Kleinbürgertum, denn er war später Stadtverordneter und hatte einen gewissen Einfluss auch in der ganzen Stadt. Neiße hat sowas wie eine Mittelstandsvereinigung gegründet. Da hat er auch seinen Sohn Franz versucht zu involvieren, dass er da mitarbeitet. Der hat auch was dazu geschrieben, so Pamphlete. Diese Stadt hat Franz Jung insoweit geprägt, das klagt er später auch, dass es gar keine Arbeiter gab. Nur diese Militärs und Katholizismus und so eine Art reaktionären Biotop war das, ja, den er da vorgefunden hat. Und er hat immer die Anstrengung gehabt, aus dieser Stadt herauszukommen. Was positiv bei der Stadt war, ist, dass da eine literarische Szene existierte. Da hat er auch Anschluss gehabt, weil der Vater sich auch schon literarisch betätigt hat, allerdings das auch aufgegeben hat, nachdem diese kleinen Stadtliteraten ihn nicht so ernst genommen haben, sondern ihn wohl nur ausnutzen wollten finanziell. Ja, aus diesem kleinbürgerlichen Neiße in Oberschlesien, wo auch andere Schriftsteller herkamen, zum Beispiel Max Hermann Neiße, kam da auch ja auch ein Wegbegleiter zum Teil von Franz Jung. Hat dann Franz Jung erstmal nach Leipzig gezogen worden und 1907 zum Studium hingekommen ist. Hat da erstmal Musik studiert, war aber auch ein bisschen unsteter Student. Hat dann die Volkswirtschaft gewechselt, Rechtskunst und Religionswissenschaft noch angefangen. Hat aber auch mehrmals dann die Universitäten gewechselt. Ist erstmal von Leipzig dann auch nach Jena, von Jena nach Breslau wieder zurück, wo er dann auch seine spätere Frau, nämlich die Tänzerin Margot, kennengelernt hat und ist dann 1911 mit ihr auch nach München gezogen, wo er dann auch ganz interessante Persönlichkeiten kennengelernt hat, schon recht bald, Erich Mühsam, und in diesen Kreisen hat er dann auch verkehrt. Da gab es ja eine ganz interessante Bohème damals in München auch, und ja, Andreas Hansen hat auch das noch ein bisschen weiter dann verfolgt, wie es dann weiterging mit Franz Jung. Das kommt eigentlich vor allen Dingen daher, dass er nach München gezogen ist. Die Eltern haben ihn sozusagen als verbummelten Studenten dann gezwungen, dann doch irgendwann einen Abschluss zu machen, den er dann aber letztlich dann doch nicht gemacht hat. Und er wurde dann aus disziplinarischen Gründen zusammen mit seiner Frau, er hatte vorher geheiratet, nach München geschickt. Und da ist er in die Kreise der Bohème gekommen, Erich Mühsam und andere Leute, und ist aber eigentlich erst zum Schreiben gekommen, als es Konflikte mit seiner Frau gab, die so gravierend war, dass er die Stadt verlassen hat und bei einem Freund Unterschlupf gefunden hat. Und da hat er erst angefangen zu schreiben. Er hat früher in der Schule und auch in der Jugend schon geschrieben, aber das ist nicht veröffentlicht worden, sondern das ist erst durch das Trottelbuch, das ist seine erste Publikation, die ein Freund von ihm herausgibt, als Verleger, richtig in die Kreise gekommen. Das ist eine Initialgeschichte für ihn. Er hat vorher eigentlich nicht sehr viel gemacht bei diesen Zeitschriften Sturm und Aktion. Also ganz bisschen hat er da geschrieben, vorveröffentlicht sozusagen aus dieser Novelle, aus dieser Anthologie der Novellen. Und erst durch dieses Trottelbuch schießt er dann so richtig in die Szene rein. Wie gesagt, wurden da 1912 erste Prosatexte in Zeitschriften wie Der Sturm und die Aktion veröffentlicht. Und dann ist auch sein erstes Buch erschienen, das Trottelbuch nämlich, was Andreas Hansen ja schon da jetzt vorgestellt hat kurz. Und daran besonders war auch die Sprache, die ja damals hat der Expressionismus gerade so angefangen mit so Zeitschriften wie Die Aktion, ganz wichtige Zeitschrift auch, wo Franz Jung übrigens auch so politische Texte über deutsche Kolonialexpansionen, Bemühungen in, ja, Deutsch-West, Südwestafrika, Namibia halt, hat Franz Jung da auch Texte veröffentlicht, schon relativ früh, also war ziemlich vielseitig auch politisch schon interessiert. Und über seine Sprache hat nochmal Andreas Hansen auch uns ein bisschen was gesagt. So inhaltlich sind das sogenannte Geschlechterkampfgeschichten. Und formal würde ich sagen, geht er da an die Grenze der Sprache, zumindest was die damaligen Konventionen angeht. Also sehr parataktischer Stil, sehr kurze Sätze, also dann verblos, viele Beschimpfungen drin. Das steigert sich im Laufe dieser Romane. Er schreibt 4, 5 Romane in diesem Stil, die werden immer radikaler bis hin zum Sprung aus der Welt. 1917 ist das, glaube ich. Da geht es dann eigentlich nur noch so um Parataxen, die er da reinhaut. Und er hat das mal beschrieben, dass das begleitende Gedanken sind, die sich um Tatsachen drehen. Das ist eine ganz komplizierte Darstellung, die er mal versucht hat, einem Psychiater darzustellen, der ihn da wegen seiner Fahnenflucht unter Beobachtung hatte und der sich dafür interessiert hat, warum er da geschrieben hat überhaupt. Also er versucht mit ganz vielen Schlagworten auch der damaligen Zeit die Rezeptionsebene der Leser zu erreichen. Das ist ein sehr komplizierter Vorgang, den muss man so philologisch dann aufdröseln. Das kann man heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, ja. Franz Jung ist dann wie so viele 1913 nach Berlin gezogen. Da gab es schon viele Schriftsteller, die es da hingezogen hat natürlich in dieser Zeit. Und als dann da diese Revolutionskämpfe 1919 ausgebrochen sind, hat er auch an der Seite der Spartakisten gekämpft, wenn auch das recht kurz war, das dann schnell niedergeschlagen wurde. Und er wurde dann auch verhaftet, konnte aber nach Breslau fliehen. Er ist dann der Kommunistischen Partei Deutschlands beigetreten, wurde aber aus der dann 1920 auch schon wieder ausgeschlossen und hat dann auch die KAPD, die andere Partei mitbegründet. Und die Autorin und Gründerin des Verlags Edition Nautilus, Hanna Mittelstädt, die hat sich auch mit Jung und seinem Leben auseinandergesetzt. Und die findet gerade auch das an Jung faszinierend und beschreibt ihn auch wie folgt. Und Franz Jung war immer ein Einzelgänger, ein absolut kritischer Typ gegenüber jeder Form von Institutionalisierung. Das kam uns aus der anarchistischen Bewegung natürlich sehr entgegen. So, Franz Jung ist kein Anarchist, aber er ist ein Avantgardist gewesen. Er war bei allen literarischen und auch politischen Strömungen ja vor dem Zweiten Weltkrieg dabei. Und war ein also sehr, sehr kritischer und selbstkritischer Aktivist und Schriftsteller und Theatermann. Und er hat alle möglichen modernen Medien auch versucht zu integrieren. Auch im Theater hat er ja mit dem Film schon gearbeitet. Er war immer irgendwie Avantgarde. Und diese Mischung aus Avantgarde, künstlerischer Avantgarde und politischer Radikalität hat uns sehr, sehr angezogen. Und ja, nicht nur sie, sondern er war auch Teil einer politischen Bewegung in dieser Zeit. Das Jahr 1920 war auch ein ziemlich bewegendes Jahr dann. Und er hat sich dann auch als Pirat betätigt, wie Hanna Mittelstädt auch weiter erklärt. Er hat ja ein Schiff entführt, um mit Lenin diskutieren zu können und um über die, er war ja Gründungsmitglied der KAPD, der Kommunistischen Arbeiterpartei, und die war nicht akzeptiert von der Kommunistischen Internationale. Und um zu diskutieren und um die Position, die rätekommunistische Position und die gegenüber den Bolschewiki kritische Position zu erläutern, ist Franz Jung zu Lenin und zur Internationale gefahren und hat dann sehr schnell gemerkt, dass es völlig egal war, was er sagte, weil er sich der Hegemonie der Bolschewiki nicht gebeugt hat. Und deshalb ist er sehr schnell ernüchtert worden. Aber die Hoffnung 1917 in die Oktoberrevolution, die Hoffnung in die russische Revolution, auch in den russischen Menschen mal in Tüteln, war wahnsinnig groß. Also als er mit dem gekaperten Schiff nach vielen Schwierigkeiten in Murmansk ankam am 1. Mai, war das für ihn eins der schönsten, wichtigsten Erlebnisse seines Lebens, da im Hafen oder in der Heimat der Revolution gelandet zu sein. Das war emotional und auch ja, von seinem Lebensentwurf für Franz Jung wahnsinnig wichtig. Und dann kam umso schlimmer die sehr starke Ernüchterung. Ja, später ist auch noch mehrmals dann in die Sowjetunion zurückgekehrt und es kam dann eben diese Ernüchterung auch und ja, irgendwann ist er dann auch ein bisschen enttäuscht nach Deutschland zurückgekehrt. Erstmal war er dann 1920 natürlich wieder zurückgekehrt, wurde dann auch erstmal wieder verhaftet. Im Gefängnis hat er dann noch einige Bücher geschrieben und auch sein Essay Die Technik des Glücks. Für Hannah Mittelstädt auch das bedeutendste Werk von Franz Jung und auch ein Schlüssel zum Kern seiner künstlerischen Arbeit und Motivation. Ich würde sagen, bei mir war von Anfang an die Technik des Glücks das Wichtigste an ihm. Und das hat sich so durchgezogen. Also die Technik des Glücks ist Franz Jungs, sagen wir mal, theoretisches Hauptwerk über die, wenn ich so sagen soll, Sozialpsychologie des Widerstandes, so mal ganz allgemein gesagt. Das hat er schon vor 100 Jahren geschrieben, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er versucht, die Widerstandsenergie des Individuums zu entblockieren. Also er hat ja später auch den Faschismus, das Scheitern der Arbeiterbewegung als Grundlage und auch als Grund für den Sieg des Faschismus bezeichnet. Das heißt jetzt aber psychologisch oder individualistisch gesehen, die Blockierung der Energie, dieses Hinabsinken in die Niederlage, dieses Aufgeben und die Verfestigung dann der Lebensenergie. Dagegen hat er sein ganzes Leben lang angeschrieben und angearbeitet, dass diese Energie zum Fließen kommt, dass man immer weiter macht und immer weiter aktiv bleibt und Freude und Glück findet und dass man das konstruieren kann in einer Form von Gemeinschaft, in einer Form von kluger, besonnener Mitmenschlichkeit. Die revolutionäre Energie in den Menschen, in dem Zusammensein der Menschen. Das war immer Franz Jungs Anliegen, so sehe ich sein ganzes Werk. Das war nochmal Hannah Mittelstädt und ja, ziemlich beeindruckend war auch seine Autobiografie dann, Der Weg nach unten. Unter diesem Titel wurde die auch 1988 dann nochmal publiziert, also im ursprünglichen, das ursprüngliche Buch wurde schon in den 1960er Jahren veröffentlicht. Und dann aber nochmal, wie gesagt, und ich habe das damals auch gelesen und ziemlich beeindruckend gefunden, weil da auch nochmal sein ganzer Lebenslauf ja mit seiner typischen Sprache vielleicht geschildert wird. Er ist dann am 21. Januar 1963 in Stuttgart gestorben, nachdem er halt aus den USA nach Europa zurückgekehrt war und auch ja ziemlich beeindruckendes Leben und auch ja sein Widerstand gegen den Nationalsozialismus und Aufenthalt in den USA sind auch nochmal ein Kapitel, was da auch nochmal geschildert wird und auch ziemlich beeindruckend ist. Der 2015 verstorbene Feuilletonist und Essayist Fritz Radatz hat Jung auch als der unbekanntesten und lesenswerten Autoren deutscher Sprache in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Und wenn ihr mehr lesen wollt von Fritz Jung, könnt ihr in das Programm der Edition Nautilus reingucken. Da ist auch immer noch die Gesamtausgabe. Die einzelnen Bücher sind da verfügbar. Und ja, Hannah Mittelstädt hat auch zusammen mit Wolfgang Bortlik im vergangenen Jahr das Taschenbuch Fritz Jung, Der Sprung aus der Zeit, nochmal dort veröffentlicht. Das ist da auch erhältlich noch und ja, das Gespräch wurde schon 2018 geführt mit Hannah Mittelstädt und da mit Andreas Hansen wurde schon 2020 gesprochen, aber ist auf jeden Fall noch ganz aktuell, würde ich sagen, für die, die sich dafür interessieren. Und wie gesagt, hätte er heute Geburtstag, Franz Jung. Wir hören jetzt nochmal Musik von einer Gruppe, die auch was Neues rausgebracht hat, nämlich The Dissidents oder beziehungsweise ist die Gruppe Dorf, die haben nämlich einen Split-LP rausgebracht. Das Stück Possession hören wir von denen. Another idea fundamental to capitalism is the profit motive. For the sake of profit, we cultivate the land. We build great factories to produce good. We sell for profit. The goods thus produced, we sell for profit. We transport over large distances, still for the sake of profit, still for the sake of profit, for the sake of profit, for the sake of profit, profit, profit, profit. Das war die Gruppe Dove, das auf Grow Your Own Records, diese Split-LP mit den Dissidents zusammen rausgekommen vor kurzem. Jetzt geht es aber weiter mit der Reihe Samizdat und Subkultur. Das ist eine Gesprächsreihe und eine Ausstellung, die in Leipzig jetzt vor kurzem, letzte Woche Donnerstag, nämlich angelaufen ist. Die läuft jetzt aber auch noch im Moment und es sind noch mehrere Gespräche eben und auch die Ausstellung kann man noch besichtigen. Da geht es um alternative Publikationskultur des illegalen Selbstverlags, so das ist ein bisschen vornehm ausgedrückt im Realsozialismus. Mit dem Schwerpunkt auf popkulturellen Phänomenen, also quasi, um es mal genauer zu sagen, Fanzines in Subkulturen in den realsozialistischen Ländern, die in den 1980er Jahren so vor allem durch Punk und Postpunk beeinflusst waren. Und da das auch in Leipzig solche Fanzines gegeben hat, nämlich zum Beispiel das Message-Fanzine, was dann später auch ein bisschen bekannter geworden ist in den frühen 90er Jahren, haben wir uns da mit André Friedrich unterhalten. Der hat dann nämlich in den Jahren 1988, 89 an diesem Message mitgewirkt und hat uns ein bisschen erzählt, wie das damals entstanden ist und wie die Möglichkeiten waren, damals so zu veröffentlichen in Leipzig. So, jetzt unterhalte ich mich mit Dr. Professor Jasper André Friedrich alias Hotscha. Du hast unter anderem zur Fernsehsportberichterstattung im DDR-Fernsehen geforscht, aber auch seit ca. 1982 oder 83 in düsteren Punkformationen wie Die Zucht oder Mad Affair in Leipzig Musik gemacht. Aber auch seit ca. 1987 oder vielleicht auch 1988 das Fanzine Message mitbegründet, um es das jetzt auch gehen soll. Denn das ist auch Teil von so einer Art Ausstellung und Gesprächsreihe, die gerade läuft in Leipzig. Das ist die Quellenlage auch ein bisschen kompliziert. Wann kam denn die erste Ausgabe raus? Lässt sich das noch historisch eruieren? Also ich glaube, offiziell kam die wohl 88 raus. Ich hab's in Erinnerung, dass es vielleicht 87 war, aber nein, es wird 88 gewesen sein. Und wer das genau wissen will, sollte am Freitag in diese Milde 9 kommen. Da ist nämlich der Raban Ruttigkeit, einer der Gründer der Message, mit dabei. Und ich glaube, der weiß das besser als ich, weil er hat diese erste Nummer nämlich gestaltet. Also die Grafiken sind von ihm. Mhm. Jetzt die Quellenlage auch deswegen kompliziert, weil die ersten Ausgaben, die hatten auch eine sehr absurde Nummerierung. Also wie viele kamen denn jetzt überhaupt raus in dieser Zeit, 88, 89 bis zur Wende? Also bis zur Wende, glaube ich, waren es wirklich nur 5. Auch wenn irgendwann die Nummer 25 nachgeschoben wurde, nicht nachgeschoben wurde, sondern eine der Nummern war. Ja, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir eben nicht Mainstream und nicht normal sein wollten wie alle anderen. Und auch, weil wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo die Nummer 25 rauskam, wohl eine gewisse längere Zeit haben verstreichen lassen, so dass wir gesagt haben, also jetzt wäre es doch Zeit für die 25. Was man auch daraus erfahren kann, aus einer Ausgabe aus dem Jahr 1988, dass ihr auch die Specs gelesen habt, dass nämlich ein Bezug wird da hergestellt, denn im Juni 1988 wurde in der Specs ein westdeutsches Musikmagazin zur Zeit, nämlich über die DDR-Post-Punk-Szene so ein bisschen berichtet. Da habt ihr euch in einer Ausgabe dann auch ein bisschen drüber lustig gemacht, einen kritischen Kommentar dazu. Schrieben, erinnerst du dich an diese Ausgabe oder an die Zeit? An die Zeit auf jeden Fall, jetzt an die einzelnen Beiträge nicht so, obwohl ich mir das jetzt alles nochmal angeschaut habe. Aber ganz klar ist ja, das war, also die Specs war für uns die Blaupause, und wenn wir uns da kritisch dazu geäußert haben, war es eigentlich eher bewundernd, also so wie du einen großen Bruder anschaust, der für uns eben nicht in der Sowjetunion lebt oder war, sondern natürlich eben so eine Zeitschrift, so ein Magazin wie die Specs. Und das hat man ja auch, wenn man unsere Message sich angeschaut hat, gesehen, schon an den Namen, ne, falls Friedrich Friedrichsen, der nicht ich war, was jetzt auf der Hand gelegen hätte vielleicht, aber das wäre schon, schon Hybris gewesen. Nein, das war, glaube ich, Rocco Gerloff, genannt Funny, auch eine, legendäre Figur der Leipziger Szene und ein sehr intellektueller und intelligenter Kopf, der, glaube ich, also noch viel mehr den Bezug zur Betrachtung von Musik hatte als andere, die ja selber auch Musik gemacht haben, wie ich. Ja, und die Specs, das war natürlich, ich sage jetzt nicht die Bibel, weil es waren ja mehrere, das hat ja vollkommen in der DDR gefehlt. Ne? Also das, man war ja komplett ausgetrocknet, was jetzt nicht nur die Independent-Musik oder Punk oder die andere Szene anbetraf, mal darüber was zu lesen, sondern auch normale internationale Musik, auch Pop, Rock'n'Roll, wo konnte man darüber lesen? Ne? Es gab ja, wirst du es ja wissen, in der DDR ein paar offizielle Publikationen, wie das Neue Leben. Melodie und Rhythmus. Und die Melodie und Rhythmus, ne? Mit Helena Wondratschkova auf dem Cover und Jerzy Korn, wenn sie das irgendwo sagt. Tschechische Schlagerartistinnen. Und wirklich das Neue Leben, das war das, ja, wie soll ich sagen, man konnte sich eben nicht mal den Hintern damit abwischen, weil das Papier so glatt war und die Druckerschwärze dann dich verfärbt hätte. Und der Inhalt war dementsprechend, das war mehr oder weniger das eine der Jugendorgane der Organe der Freien Deutschen Jugend. Und da bekam man natürlich als aufgeweckter, musikalisch ambitionierter Mensch überhaupt keine Informationen. Und wenn, dann gab es nur Verrisse im typischen Duktus der sozialistischen Kulturpolitik, also zum Beispiel über Punk. Ich weiß noch, wie heute, es gab im Neuen Leben mal einen Artikel über die schrecklichen Sex Pistols und wie der Kapitalismus die Jugend zermürbt und die müssen jetzt in kaputten Sachen herumlaufen und Hakenkreuzen behängen. Mit Hakenkreuzen. Das hatten wir ja bei den Stones auch schon, ne? Aber sich hier Sicherheitsnadeln durch die Wange machen und sowas. Mhm. Ne? Und das ist natürlich der Abgrund des Imperialismus gewesen. Und dann waren dann so ganz kleine Fotos im Neuen Leben. Und was haben wir gemacht? Wir haben die kleinen Fotos ausgeschnitten, und abfotografiert und versucht zu vergrößern, ne? Ohne den Text. Also es gab nicht nur bei uns einen großen Bedarf an, Informationen, und die Message heißt ja Message, weil es eben das schöne sächsische Pendant ist nicht Pendant, sondern die Aussprache-Message. To you, Rudy. zwischen Nachricht und Leipziger Messe. Ne? Ja, also dieses hochintellektuelle Wortspiel haben wir uns da gegönnt. Und einzigartigerweise sollte es tatsächlich nur um den ostdeutschen Musikraum gehen und ist dann doch auch sehr stark eher auf den sächsisch-thüringischen Raum und Berlin. Es gab natürlich auch noch andere Bands wie Sando, die da auch eine Rolle spielten, aber wenn man das sich das anschaut, war dann doch schon alle Gleichgesinnten. Und jetzt hast du hier Punk ganz am Anfang erwähnt, weder die Zucht noch Metaphär würden sich selbst als Punkband bezeichnen, ich sag's mal so. Im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne. Post-Punk sagen wir lieber schon, um es nicht mit unseren Freunden aus der Punk-Szene zu verderben, weil die haben tatsächlich Punk gemacht, also Wutanfall, Attentat, Schwarzer Kanal und so weiter und so fort. Das war nämlich nicht unsere Szene, tatsächlich nicht. Ne? Also nicht die, wo wir uns selbst verortet haben, sondern das war Post-Punk, Independent, hieß das New Wave im weitesten Sinne noch mit dabei und alles, was auch so ein bisschen experimenteller war, sogar Theater oder ja, was da alles gab, zu berichten. Eigentlich alles das, was wir auch selbst spiegelten oder wo wir uns in Leipzig bewegten oder bewegen wollten, das sollte Inhalt dieses Magazins sein. Jetzt gab es im Osten ja keine Fanzines. Waren Fanzines für euch irgendwie eine Sache, die euch interessiert hat? Also in der Spex gab es ja dann Fanzine-Rezensionen, halt, da wurden andere kleine Heftchen vorgestellt. Hat euch dieses so Begriff Fanzine, ich meine, es gab dann so alternative Samizdat-Publikationen wie Snowboy zum Beispiel in Leipzig oder den Anschlag. Das war dann auch ein bisschen, das war auf Texte fokussiert meistens und Fotografien und Kunst halt. In Leipzig hatten wir eine enge Verbindung zum Snowboy, einfach dadurch, dass da auch ja die Szene doch in Leipzig sehr eng miteinander verbandelt war. Also die künstlerische Kunstszene, die Literaten, die Musiker, bis hin zum Jazz hatten wir bekannte Freunde, haben wir sogar zusammen gespielt als Musiker. Man hat sie wahrgenommen. Mit dem Snowboy gab es direkte, enge Verbindung, also ich jetzt persönlich. Aber den Rest hat man nicht so beobachtet und ich hatte es schon mal gesagt, dass ich sehr überrascht bin, dass wir eigentlich das einzige Fansein, also Musikfansein in der DDR waren, weil wenn man jetzt mal Berlin anschaut oder von mir aus auch andere Städte wie Dresden oder Erfurt, ja gut, dann wundert es schon, dass sich da in diesen ganzen Samizdat niemand gefunden hat, der einfach sagt, ey, wir wollen uns mal die Musik anschauen. Ne? Gerade aus Berlin hätte er ganz gute Möglichkeiten vielleicht gehabt, das dann irgendwo drucken zu lassen. Die Nähe zu West-Berlin, die Verfügbarkeit möglicherweise auch von Vervielfältigungsmaschinen und nicht so wie wir improvisiert. Und natürlich auch die Menge an Bands, an Szene, an Events, die da stattfanden. Das war schon ein bisschen mehr als in Leipzig. Für uns war Berlin ja schon auch ein Mekka. Und wenn man die Message liest, dann hat man natürlich auch viele Besprechungen, Rezensionen von Berliner Bands dabei. Das war für uns schon eine Orientierung. Aber andere Fanzines hatten wir tatsächlich jetzt nicht am Wickel. Nur eben die Specs. Und das war tatsächlich auch eines der, eigentlich fast mit das Einzige ist. Hotta hatte zu Beginn, wie gesagt, in die Zucht gespielt, die sich dann später in die Art umbenannt haben nach ihrer Einstufung. Und dann aber später ist er da auch ausgestiegen und hat dann Mad Affair gespielt, von dem wir jetzt ein Stück Musik hören. Yeah. Schepper. Ich liebe den Schlagzeugsound. Das war ein Stück von Matt Affair, nämlich Sweetheart. Wir hören jetzt weiter das Gespräch mit Hodger. Und es gab dann noch so informelle Aktivitäten, so ein Inside-Fanzine, was im Umfeld der Erlöserkirche dann in Ost-Berlin irgendwann entstanden ist, aber auch dann konfisziert wurde, glaube ich. Also so richtig bis zum Regelmäßigkeit ist dann nichts gediehen. Also Jörg Löffler von Kaltfront oder Paranoia hatte Kontakte, hat so eine Art Szeneberichte aus Dresden dann für westdeutsche Fanzines geschrieben. Das gehört vielleicht im weitesten Sinne dann auch mit dazu, zu so einer Art Fanzine-Aktivitäten, halt, die man vielleicht nennen könnte. Mhm. Also ganz ohne Aktivitäten war es dann natürlich doch nicht. Und ja, aber hattet ihr so Kontakte ins westliche Ausland zu Fanzine-Aktivisten, Aktivistinnen? Also ich meine, Jörg Löffler hatte dann diese Kontakte, man hat sich so Briefe geschrieben. Oder war das dann bei euch doch nicht so? Weil in Leipzig war ja immerhin was los. Also eine meiner Theorien ist auch, dass Fanzines vielleicht sowas für Leute wie mich vom Dorf sind, weil die abseits jeglichen Geschehens leben und dann gierig diese Informationen aufsaugen müssen, die in Fanzines stehen. Wir waren in Leipzig ja auch irgendwie auf dem Dorf. Also und das war ja wahrscheinlich auch gegenüber Berlin ein Vorteil. Ne? Also ich habe meine Stasi-Akten mal eingesehen, also nicht alle sind wohl da, aber die ich einsehen konnte, da war schon einige Berichterstattung über völlig unwichtige Dinge, wie ich empfinde, auch über Kollegen, also Thomas Schmoll zum Beispiel, der ja bei der Message mit dabei war, als FF dabei. Aber dort wurde ich zum Beispiel nur überwacht, weil ich mit dem Thomas Schmoll immer heimlich Tennis spielen gegangen bin und er eigentlich einen Ausreiseantrag gestellt hatte und es ging gar nicht um die Message. Und wir wurden auch nicht verboten. Ich glaube auch, dass in Leipzig, weiß nicht, also die Stasi, glaube ich, auch überhaupt nichts mit uns anzufangen wusste. Ja. Also ich habe das war vielleicht in der Zeit dann auch 87, 88, 89 langsam ist doch ein bisschen was. Denke ich auch. Die hatten auch wahrscheinlich zu viel zu tun, also, weil die ja jeden Unsinn überwacht haben. Das weiß ich nun wiederum auch von anderen, auch mit meinen Bands. Da gibt es Protokolle, wo eben Stasi-Leute so Performances, wo einer halbnackt im Publikum tanzt und sich mit Farbe beschmiert und jemand anders spielt Saxophon, der eben auch bei der Stasi war, wie ich später rausbekommen habe. Aber egal, da gibt es Protokolle dazu, wo man nachlesen kann, dass die überhaupt nicht gerafft haben, was denn da jetzt abgeht. Also was ist das? Sind das jetzt subversive Kräfte oder nicht? Jedenfalls machen die totalen Blödsinn und so war man dann nicht wirklich im Fokus. Und in Berlin, glaube ich, da war die Stasi oder alles andere ein bisschen sensibler. Und das hat vielleicht auch möglicherweise dazu geführt, dass es da keine Fansigns gab, die man jetzt hier in Leipzig zum Beispiel hätte irgendwie sich besorgen können oder so. Also wie gesagt, der Vorteil des Provinziellen, ne? Wenn so politische Inhalte hattet ihr auch nicht so viel, außer dass jemand heimlich auf ein Goldene Zitronenkonzert geht, ein illegales, aber sonst. Ja, war das schon politisch, ne? Das ist genau die Frage. Ich war ja auch dort. Das ist der Punkt. Nee, da ist man hingegangen, weil man es geil fand. Ich sag mal so. Also du wolltest das sehen. Das ist wie, wo Nirvana hier in Halle gespielt hat, in der Schoche oder wo. Also du wolltest das sehen. Ne? Das war. Und politisch wurde es ja nur gemacht, weil ja irgendjemand glaubte, dass man mit solchen Westbands nicht zusammenspielen oder überhaupt, dass die hier das nicht machen dürfen und das dann auch noch bei der Kirche war und so weiter und so fort. Im Gegenteil, wenn ich mal ein Gegenbeispiel bringe, wir haben mit Matt Affair haben wir in Berlin mit die anderen und Marky Moon gespielt, zu DDR-Zeiten in der Seelenwinterhalde. Und das war auch eine Westband. Also das war ganz offiziell, da waren 9000 Leute für uns, ein Riesending. Ne? So, also ich habe das zum Teil überhaupt nicht verstanden, was denn da jetzt der Unterschied. Ne? Also haben die Goldenen Zitronen gegen die DDR gesungen oder... Nein, glaube ich nicht. Es gab ja auch schon Sachen, Leute aus dem Westen, Eugene Chadburn ist durch die DDR getourt, das war auch dann in der Spex übrigens, dadurch habe ich die DDR ein bisschen kennengelernt, hat ein Tourtagebuch in der Spex, nämlich über seine DDR-Erlebnisse dann geführt, was in Salzwedel so los ist, in der Underground-Szene dort und so hat er da beschrieben, dass es in Karl-Marx-Stadt keine Unterhosen zu kaufen gibt. Nee, politisch waren wir tatsächlich nicht. Ne? Also das war auch gar nicht vorn. Das ist ja so, ich sage es nochmal, wie mit der Zeitschrift, wie auch mit den Bands, man wurde politisiert. Also man hat jetzt zum Beispiel die Art-Texte geschrieben wie Wild Wild World, was dann von Amiga abgelehnt wurde, weil da irgendwas drin war. Aber jetzt da war ja jetzt nicht ein umstürzlerischer Gedanke wie jetzt oder ein Riesenprotest. Wir hatten als Metaphor einen Titel, der hieß No Place for Us. Ne? So, der lief dann bei Paroktikum, wo ich auch, ja, wenn das in Deutsch gesungen hätte, ist kein Platz für uns hier in diesem Land, geht das dann noch weiter irgendwie. Das ist alles sehr, sehr erratisch, was diese Überwachung da nicht mehr zu leisten in der Lage war oder wie auch immer die DDR sich langsam selbst abgebaut hat. Für uns war es gut. Wir konnten tatsächlich unserem Affen Zucker geben und uns selbst ein Magazin bauen, was wir selbst gerne gelesen hätten, sage ich mal so. Ne? Formal gab es ja wahrscheinlich schon Regulierungen seit der Bereinigung des Zeitschriftenwesens im Jahr 1962. Gab es gewisse Regeln für Zeitschriften, wie es ja auch im Westen Regeln für Zeitschriften gibt. Nur, dass die halt in der Praxis, wie habt ihr das dann praktisch gemacht, die Sachen gedruckt? Und das war ja dann schon so ein bisschen... Das ist ein typischer ostdeutscher Skill. Mache alles aus nichts, mehr oder weniger. Also für alle, die das nicht wissen, es gab natürlich überhaupt keine Möglichkeit der Vervielfältigung. Also nicht im privaten Bereich und auch jetzt nicht einfach auf Arbeiten Kopierer benutzen, weil die Kopierer gab es nicht. Es gab Ormix, das ist so ein Wärmedruckverfahren, wo dann auf verbleichenden, wo die Schrift dann verblichen ist nach ungefähr 14 Tagen, so ungefähr wie eine Geheimschrift aus dem Mittelalter. Das waren die Vervielfältigungsmöglichkeiten in der DDR, aber da konnte keiner normal ran. Wir hatten Schreibmaschinen, das heißt, wir mussten irgendwas machen. Wie kamen wir jetzt dazu? Wir hatten einen Freund, der auch mitgemacht hat, der Jan Hohmann. Der hat uns sogenanntes Dokumentenpapier besorgt. Das war also Fotopapier, was man von beiden Seiten belichten konnte. Im Format A4. Ne? Jetzt, wenn du einen normalen Spiegelsatz von einem Heft, dann weißt du, wenn du eben vier so eine Seiten hast, dann hast du 16 A5 Seiten vorne und hinten bedruckt. Das heißt also, wir haben tatsächlich die Artikel mit Schreibmaschine geschrieben, auf ein ganz normales Blatt Papier oder mit Hand geschrieben. Die Grafiken, am Anfang hat der Rabe, Raban Ruttigkeit gemacht, später Tommy Schwabel, gezeichnet und dann auf dem A4 Blatt zusammengeklebt, das dann abfotografiert. Dann haben wir selber in der Dunkelkammer beim Jan Hohmann an der Musikalischen Komödie haben wir dann diese Negative entwickelt. Wirklich, also wir hatten eigentlich alle überhaupt keine richtige Ahnung davon, aber irgendwann, ne, wenn du das 100 Mal machst, dann lernst du das dann schon. Dann haben wir diese Negative entwickelt und dann mussten wir irgendwie diese Sachen, dieses doppelte Papier so belichten, dass nicht dann aus Versehen auch die Rückseite mit belichtet wird, weil wir zu blöd sind, das dunkel zu halten. Und da hatten wir dann wirklich eine sehr eigene Technik. Ich glaube, wir hatten diese Negative so groß gebaut wie das A4-Blatt. Also das konnte man, ne? Wie die alten Plattenkameras, wo man so große Negative macht. Und die wurden dann auf die eine Seite des Dokumentenpapiers gelegt und dann hatten wir oben den Lampenschirm von der Lampe abgemacht und die Birne immer 3 Sekunden jedes Mal reingedreht und dann wieder, also das haben wir natürlich probiert, ne? Gab es natürlich viele Fehlversuche. Und dann war die eine Seite belichtet, dann wurde das rumgedreht, kam das nächste Negativ, also ne, vom Satzspiegel her die Seite 5, 7, 1, 4, was weiß ich, die da drauf waren und dann wurde die Rückseite belichtet und dann ging es gleich in die Dunkelkammer in so ein Entwicklungsbad und dann hattest du eben, wir hatten, ich glaube, ich weiß nicht mehr wie viel inzwischen, muss ich wirklich nochmal Raban fragen oder jemanden, zwischen 50 und 100 Ausgaben tatsächlich, auch von der ersten und zweiten. Das bedeutete, du hattest dann 400 solche doppelseitig belichteten Fotopapier und das fasst sich auch so an. Wer Lust hat, kommt mal in die Semilde 9, da ist ein Original auf jeden Fall dabei, was noch auf dieses Dokumentenpapier gedruckt ist. So, und dann haben wir das belichtet, hatten belichtet und dann wurde es entwickelt, was ja auch wieder erstmal eine Übungssache war. Und dann schälte sich unser tolles Magazin aus dem Nichts heraus. Es wurde dann noch gefaltet. Und dann, ja, dann hatten wir es. Ne? Und die, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, die letzte Nummer, ob die dann schon mit einem Kopierer war, weil das Ende 89 dann war, aber ich glaube nicht. Ja, seid ihr die Dinger losgeworden? Habt ihr die auf Konzerten verkauft oder an Passanten verteilt in der Leipziger Innenstadt? Ganz bestimmt nicht, nee. Also das hat sich natürlich in der Szene relativ schnell rumgesprochen. Wir hatten ja unsere einschlägigen Orte, wo wir immer abhingen, das waren so verschiedene Bars, unter anderem das Vis-a-vis oder das Café Wilhelmshöhe oder die Moderna, weiß gar nicht, ob es die 88, 89 noch gab, ich glaube auch schon. Und dort traf man sich und dort hatte man die mit und wir haben die, glaube ich, auch verkauft, also für 2 Ostmark 50 oder sowas. Aber die Hälfte, die erste Nummer, weiß ich, die haben also auch vielfach verschenkt. Wir wollten ja, wir haben ja auch zum Beispiel so ein Poll drin gehabt, also so eine Wertung, so eine Umfrage, die sogenannte Schmoll-Wertung von Thomas Schmoll, inspiriert. Da ging es um alles Mögliche. Irgendwie. Wer hat gewonnen? Ja, immer hat irgendjemand gewonnen in der völlig abgefahrensten Kategorie furchtbarster Bühnenakt oder so ein Zeug, ich glaube, da war ich auch mal mit ganz vorn dabei. Sowas war drin und das war natürlich auch tatsächlich ein Teaser dann, dass die Leute uns dann gefragt haben, wie sieht's aus hier, wann kommt die nächste Nummer und so weiter und so fort. Und dann hat man sich also wirklich, das ging nur in dieser Szene letztendlich rum. Ich weiß nicht, wer noch, wie noch, haben wir doch viele Leute mitbekommen, aber das war eigentlich auch unser Hauptadressaten, wir selbst, Musiker und die Fans. Und eine Band, die auch involviert war ins Message, war The Art of Legend, halt Tish Racings, die dann auch ein paar Kassetten draußen hatten und geklungen hat das damals dann ungefähr so. Killing knife, you have the power. Zeit in der Mitte der Neid. Talks sind mein Dad like a homeless wife. Talks sind mein Dad in der Mitte der Neid. Talks sind mein Dad like a homeless wife. Talks sind mein Dad. Talks sind mein Dad. Talks sind mein Dad. Talks with my dad von den Tischfacings, wie gesagt, das war kein reiner Punk, aber ja, Schwabel war da auch involviert, glaube ich, der die Comics auch gezeichnet hat im Message und der auch, zwar auch ein kleines Comic-Fanzine dann die Message dadurch waren immer viele Comics drin, auch in den späteren Ausgaben dann kamen noch andere Zeichner dazu, Phil zum Beispiel, großartige Comics, auch ein ziemlich toller Humor. Ich habe noch einen dritten Teil von dem Gespräch mit Hodger, das wir jetzt hören. Dann gab es ja auch eine Explosion an Fanzines im Jahr 1990, weil es dann doch mehr möglich war plötzlich. Und auch ihr seid expandiert nach Berlin, da im Opossum Verlag, glaube ich. Ja, genau. Sieben Ausgaben, glaube ich, 1990 ungefähr, die da 1990 rausgekommen sind, die auch grafisch und so vom Qualität so ein bisschen anders schon aussahen. Mhm. Auch Farbe war mit im Spiel. Mhm. Erinnerst du dich an diese Zeit dann, diesen Wandel zu... Die Technik verändert ja auch den Inhalt, ne? Also das Sein formt das Bewusstsein, die Zeitschrift oder das Magazin hat sich natürlich damit verändert, mit den Möglichkeiten, die es plötzlich gab. Also Mensch, jetzt hier ein richtiges Magazin machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da raus in dem Moment. Also nicht jetzt raus, was das Schreiben anbetrifft. Ich habe schon noch 2 Jahre Artikel geliefert unter Hodger. Aber jetzt A, Berlin und B, jetzt das in so eine, sag ich mal, kommerzialisierte Form zu bringen, das war tatsächlich nicht mein persönliches Anliegen. Hatte aber jetzt auch nichts dagegen, dass das jetzt jemand macht. Ne? Also die, ich fand es sehr interessant, dass sie da fusioniert sind mit dieser NMI. New Music oder Neue Musik. Neue Musikinformation. Information. Der origineller Name. Ja, bin ich auch toll. Und aber das war, glaube ich, später dann, ne? Das war noch nicht gleich am Anfang. NMI Message war dann 91 irgendwann mit der zusammen. Und ja, der Schwabel hat dann natürlich genügend Platz gehabt, um sich auszutoben. Also wunderbare Arbeit, ne? Gerade zu der Zeit. Und da sieht man, dass einfach Leute auch Talent haben. Das, also nicht nur Talent, sondern können es einfach, egal welches Format du denen gibst. Da kommt eben am Ende was Gutes raus, kann man sich heute immer noch anschauen. Also auch diese Frühnummern mit den herrlichen Titelbildern, ich liebe die, also muss ich wirklich sagen. Ja, es war ein halbes Comic-Fanzine und hat auch durch den Humor natürlich bestochen, finde ich halt. An was erinnerst du dich gerne zurück, so eigentlich auch? Ja, du musst ja mal, du weißt ja, Schwabel hat ja selber gesungen, ne, bei den Tischraisings. Also der ist da ja nicht, sagen wir mal so, und auch Rabe hat eine Band mal gehabt, No Tense. Und das bedeutet ja, dass da wirklich, und auch der Jan Hohmann hat meine Band gehabt, der ganz am Anfang mit dabei war, oder war, wir haben zusammen ein Was Projekt gemacht. Band? Naja, eine Band, also wir hatten vor die Zucht, gab es noch ein paar Vorläufer, TASS und hießen wir, ja, so wie die sowjetische Nachrichtenagentur. Findet man, glaube ich, in irgendwelchen Webseiten da auch mal ein Foto oder so von uns, wie wir da mit abgeschnittenen Schlipsen eben nicht punkmäßig, sondern eher modmäßig oder poppermäßig, obwohl wir ganz andere Sachen gemacht haben, herumstehen. Also wir hatten alle einen Bezug dazu, die Grafiker hatten einen absoluten Bezug zur Musik, auch als Musiker. Und das war das Tolle, dass du da nicht irgendwie, weißt du, jemanden hier, wer könnte denn die Grafiken machen, wir geben das mal dem und dem, der macht das gut, sondern das war immer noch, auch wie bei Bands, so ein bisschen das Freundschaftsding. Also wir machen das zusammen. Hm. Also mein Idealfall von einer Band ist immer der, ich mache Musik, weil ich mit den Freunden, mit denen ich gerade zusammen bin, mache ich die Musik, die diese Freunde zusammen machen. Und so ist es auch mit so einem Fansein. Du kannst nicht irgendwie was draufdrücken, was du gar nicht bist. Ne? Und das war mit der Specs, mit dem alten Message so. Ja, da konnte nur die Message rauskommen. Und ja, mit der neuen Message, dann ging das in andere Bahnen, so wie man dachte, dass der Westen funktioniert. Und dann hat man dann auch gesehen, wie der Westen funktioniert. Ne? Ja, interessant auch natürlich, an was denkst du so gerne zurück? Hast du noch Erinnerungen so an Interviews, die besonders aufregend waren? Messer Bantani zum Beispiel hast du mal, glaube ich, dann, du warst so ein Experte auch für Ska. Ja, richtig. Das hat auch damit zu tun, dass wir, als wo ich bei The Legendary Tissue Racings gesungen habe, wir in dieser Zwischenzeit zwischen 89 und ja, der D-Mark, der Wiedervereinigung, eine Tour hatten mit 10 Mucken im Westen mit Die Art und Messer Panzani. Und wir auch vorher schon Fans, also ich großer Fan von jeglicher Ska-Musik gewesen bin, nicht Reggae, überhaupt nicht, aber Ska, das war eine große Sache, jetzt nicht nur Madness, sondern wirklich auch, M69 oder was da alles gab, hoch und runter gehört und dann plötzlich gab es das in Leipzig, so eine wunderbare Band. Ich meine, es gab auch die Berliner... Ja, Michele Baresi. Michele Baresi, die waren auch großartig, muss ich sagen. Aber in Leipzig mit Bläsern und allem drum und dran und so professionell, also das hat mich schon geflasht. Und also wie gesagt, schon auch als großer Madness-Fan. Und Lanny und die ganzen Leute, Tommy und alle von dieser Band waren wunderbare, sind wunderbare Menschen. Ne? Rest in peace, Lanny, hier nochmal. Der hat das wirklich auch mit dieser Stimme und dieser Präsenz, die er da hatte, so verkörpert. Und das war natürlich eine Freude, dass man mal was anderes hatte zum Berichten. Nicht nur immer über dieselben Bandprojekte wie Hard Pop oder irgendwie was dann sich so entwickelt, Rosa Extra und Sando und Pipapo und das war mir eine Freude. Ja, an die Interviews entsinne ich mich auch zum Teil. Wir hatten ja die Eigenart, die Message, weil wir nun dachten, wir müssen irgendwie die Specs auch ein bisschen ja, imitieren oder rechts überholen, ohne einzuholen. Haben wir manchmal schon einen sehr schrillen, nicht Ton, aber Stil gepflegt, also der auch ja, zwischen Dada und Übertreibung jongierte, so dass ich heute, wenn ich das heute lese, dann denke ich auch manchmal, hast dich ganz schön übernommen, also mit bestimmten Dingen, die ich heute wahrscheinlich so nicht mehr schreiben würde, auch über andere Bands, also man hat sehr gern verrissen zum Beispiel. Ach, die Plattenkritiken, ja, waren immer nicht ganz ohne. Man hat sich natürlich gefreut, wenn man was hatte, um was zu verreisen. Und wenn etwas gut war, dann musste das Beste überhaupt sein auf der Welt. Naja, ganz so schlimm war es vielleicht nicht. Aber es war, das Kritischsein war schon eine große Freude. Und woran man sich erinnert, ist also tatsächlich die Konzerte, die man dann beschrieben hat. Ich weiß nicht, ich war in Bölitz-Ehrenberg zu so einem mehrtägigen Festival, wo viele Bands gespielt haben, Six Bones und so, was wir es noch kennt, und Blumenfeld und so weiter und so fort. Und DD64 war, glaube ich, auch mit dabei, hat eine Sendung drüber gemacht. Und wenn du darüber schreiben wolltest, hast du dich mit den Sachen einfach auch nochmal intensiver beschäftigt. Nicht unbedingt, um jetzt den nächsten Verriss zu finden, sondern auch um überrascht zu sein. Also um zu sagen, oh Mann, ey, das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet, die sind so gut. Und da lasse ich die anderen Sachen weg und schreibe jetzt darüber. Interessant ist auch, ich kam auch in die Verlegenheit über Auftritte, Konzerte zu schreiben, wo ich selber mitgespielt habe. Das ist schon eigentlich ziemlich peinlich. Aber hat sich dann eben kein anderer gefunden, der dabei war. Ne, muss man sich mal überlegen. Da war ja in Leipzig ein Konzert mit Die Art und Legendary Tissue Racings und Division und weiß der Teufel nicht. Ich glaube sogar auch Messer Panzani. Ja, und die habe ich da auch. Die haben alles in Grund und Boden da gespielt und getanzt. Und hinterher war irgendwie ein West Act da, ich habe schon den Namen schon wieder vergessen, das sind alle Leute gegangen nach Messer Panzani. Und so eine Erlebnisse, das ist natürlich großartig. Da, das bleibt eigenartigerweise jetzt, wir hatten ja keine Redaktion oder irgendwas, also es gab ja nicht irgendwie, sondern da ging es darum, ey, wann bringst du mal, du wolltest noch so eine Geschichte schreiben, du hattest doch noch das vor und wo ist denn das Comic jetzt oder was, so, das war unser Redaktions, nicht mal Alltag, sondern wenn es dann zur nächsten Nummer gab, ging. Habt ihr euch dann in Leipzig noch getroffen oder als das dann in Berlin der Verlag war, habt ihr euch dann in Berlin oder waren Teile von euch in Berlin und dann war das 1990? Ich kann das gar nicht mehr so sagen. Also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wem ich meine Texte dann eigentlich geschickt hat und wie die da hingekommen sind. Weil das war ja dann in Berlin, aber ich war ja hier noch in Leipzig. Also da müsste man nochmal jemanden anders fragen. Also ich hatte tatsächlich zu den Berlinern keinen Kontakt mehr, auch weil ich, wie gesagt, dieses Fansein-Ding war für mich da eigentlich gegessen, sage ich mal ganz ehrlich. Ne? So, ich fand es zwar nicht schlecht, dass es das jetzt gibt, dass die das jetzt machen und dass es wie, dass die das jetzt machen, aber ich hatte weder für noch dagegen irgendwie was. Ich habe noch dafür geschrieben, weil mich das Schreiben über Musik tatsächlich begeistert. Aber jetzt an so einem Projekt mit teilzunehmen, hatte ich keine Lust. Und es ging ja auch leider nicht gut aus. Ne? Also dadurch, dass dann eben der Kapitalismus mit einer Fratze dann zugeschlagen hat und das ganze Projekt dann pleite ging. Bis 1994 immerhin hat es noch durchgehalten, Enemy Message, dann es kamen noch einige ganz schöne Ausgaben und der Humor und auch so Tape-Kritiken gab es von Lutz Ramm dann, überhaupt wie einige Leute von DT64 dann doch auch mit reingerutscht sind ins Boot, Lutz Ramm zum Beispiel, aber auch andere. Ist wirklich sehr witzig, also weil das ja eine ganz andere Verbindung war. Ne? Also ich jetzt ganz speziell als Musiker eigentlich in erster Linie war begeistert von Lutz Schramm, von seiner Sendung Barocktikum logischerweise, also auch weil das ja eine Plattform für unsere Musik war, egal ob das jetzt die Zucht, die Art, na gut, die Zucht lief da natürlich noch nicht, aber Metafair und wie sie alle hießen, war und ich ihn eigentlich immer als Supporter auch unserer Szene gesehen habe. Und dann plötzlich ist man, ich sag mal so, nicht auf derselben Ebene, aber dann ist es wie so eine Art Kollege, ne? So den man die ganze Zeit, ja, ich sag schon, bewundert hat, wie der das geschafft hat, sich da durchzusetzen und diese Sendung so fantastisch zu machen. Das ist logisch und das hat eigentlich auch oder hätte auch zu einer Professionalisierung beigetragen. Und umso trauriger ist es, dass das dann an wirtschaftlichen Sachen zerbrochen ist oder an, ja, sagen wir mal, so zwischenmenschlichen Personalangelegenheiten und Betrügereien und was da alles eine Rolle gespielt hat. Guck mal am Freitag vorbei, das ist wie gesagt der nächste Teil der Gesprächsreihe Samizdat und Subkultur im Salon Semilde in der Semildenstraße. Und ich bedanke mich sehr fürs Gespräch bei André Friedrich, wie gesagt Mitbegründer des Message Fanzines im Jahr circa, späte 80er. Und ja, wünsche dann noch gutes Gelingen dann bei den nächsten Veranstaltungen. Vielen Dank, ich danke dir. Ja. Das war ein Gespräch zur Gesprächsreihe Samizdat und Subkultur, die jetzt am Freitag weiterlaufen wird mit eben dem Message Fanzine, was da im Mittelpunkt stehen wird in der Semildenstraße hier in Leipzig, von dem aus ihr das Morgenmagazin jetzt gerade auch hört. Da wird, wie gesagt, André Friedrich auch mit da sein am Freitag dann und Raban Rudigkeit, die da in den Anfängen mit dabei waren. Diese ganze Gesprächsreihe geht dann am Samstag weiter mit einem größeren Fanzine-Meeting. Da werden auch internationale Gäste erwartet von 16 bis 22 Uhr im Salon Semilde. Ebenfalls werden Menschen aus Polen auch da sein. Viktor Skok, der eben auch so ein Fanzine gemacht hat. Sigoma Ende der 80er und weitere. Dann auch das Fanzine Experten werden mit dabei sein, ein Mitarbeiter des Archivs Scene Library Polska, dann wird Miroslav Mikela da sein aus Prag, der da ebenfalls die Subkulturen in Prag erforscht, oder Pavla Jonsson, war der auch in der Frauenpunkband Dipuk und Subineti da in den 80er Jahren aktiv war und sie auch da wissenschaftlich mit beschäftigt hat, und dann noch weitere werden am Samstag mit da zugegen sein, Heinz Habemeister aus Berlin und noch viele weitere, die auch, oder auch Tamás Rupaschow, der in der Punkband Trottel gespielt hat in Budapest in den 80ern. Ziemlich illustre Runde, da wird da zusammenkommen. Eigentlich ganz empfehlenswert auf jeden Fall. Diese Reihe im Näheres auf der Seite der NATO findet man auch die ganze Reihe aufgeführt. Da könnt ihr alles nochmal nachlesen, nato-leipzig.de, Samizdat und Subkultur. Wir hören nochmal Musik aus der Zeit jetzt kurz, nämlich TV Operator von der Gruppe Die Anderen, die damals auch im Message häufiger in Interviewform zu Gast waren. Wir fliegen nach Amerika. Auf Geld in heiler Welt, Ausland auch in ihren Held. Einfach durch den Mann gefahren, 67 der Bild vom Mann. Mein TV-Operator, mein Freedom Hackwriter. Mein TV-Operator, mein Freedom Hackwriter. Stehe auf und geht die Schicht, die Arbeit interessiert mich nicht. Und für mein inneres Gleichgewicht mach ich mich am Abend. Für den Ersatz, für Kultur am Arbeitsplatz, für die Frau, die mich versteht, für die Kreativität. Mein TV-Operator, mein Freedom Pack Rider. Mein TV-Operator, mein Freedom Pack Rider. Das waren die Gruppen, die anderen, die damals auch im Message öfters mal drin waren. Jetzt geht es auch weiter mit der Gegenwart. Wir haben jetzt ziemlich lange in der Vergangenheit geweilt und machen weiter mit dem Sens-Festival, das heute am heutigen Mittwoch hier in Leipzig losgeht. Wie gesagt, ein gewisser Leipzig-Schwerpunkt-Lastigkeit, weil das Magazin heute aus Leipzig kommt, das Morgenmagazin. Aber genau, heute um 18 Uhr geht das los, dieses Sens-Festival. Und wir hören da auch erstmal kurz Musik, um uns darauf einzustimmen. Es geht nämlich heute los mit einer Panel-Diskussion um 18 Uhr im ZIMT, das ist im Leipziger Osten, genau in der Torgauer Straße 80. Und da wird Sabine Covarrubias auftreten und eine Opening-Performance mit Thomas Legle, das ist ein französischer Künstler, der leuchtende Bakterien mitgebracht hat aus Frankreich, vom Mittelmeer, aus der Nähe von Marseille, genau gesagt. Ich habe mir das gestern erklären lassen von ihm. Wir haben aber erstmal eine kurze Einleitung, ein kurzes Gespräch mit Felix und Paul, die das mit kuratiert haben, dieses Sens-Festival, und kurz davon erzählen. Also angefangen haben wir vor 4 Jahren mit einem Festival, was sich rein mit Klang und Hören beschäftigt hat. Und dann hatten wir die Idee, das Ganze zu erweitern auf andere Sinne, also nicht nur auf das Hören uns zu konzentrieren, sondern eben auch andere Sinne wie Sehen und Fühlen und Riechen mit in den Fokus zu rücken für das Festival. Und daraus ist dann das Sens-Festival entstanden, was wir dieses Jahr zum 3. Mal veranstalten. Genau, und vielleicht ist dazu auch noch wichtig zu sagen, dass wir vor allem die Kuration für dieses Jahr zusammen gemacht haben und in den letzten Jahren aber auch noch andere Personen damit involviert waren. Und genau, im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel die Verbindung zwischen Sound und dem taktilen Sinn, also den Tastsinn. Und im Jahr davor hatten wir die Kombination aus Geruch und Klang. Mhm. In ZIMT gibt es viele Lautsprecher, sodass der in diesen Lautsprechern kommenden Klang in gewisser Weise automatisch synthetisch ist und viele die Künstler in ihren Werken synthetische Klänge verwenden. Inwiefern steht das Thema Move mit dieser Situation in Zusammenhang? Also, das ist vielleicht eine ziemlich allgemeine Frage, wie sind wir sozusagen überhaupt dahin gekommen, jetzt Bewegung und Klang zu kombinieren. Bewegung ist ja kein klassischer Sinn. Mhm. Aber ich glaube, man kann sagen, dass es sozusagen, also wir uns diesem Thema aus verschiedenen Perspektiven genähert haben. Und erstmal kann man ja sagen, dass jeder Klang ist immer auch Bewegung. Also Schallwellen sind Wellen, die sich im Raum ausbreiten. Und wenn man eine Membran zum Schwingen bringt, dann bewegt die sich ja und erzeugt dadurch Klänge. Und genauso ist das natürlich mit einer Trommelmembran wie mit einer Lautsprechermembran. Alles ist erstmal Bewegung. Das war ein Ausgangspunkt. Ein weiterer, und der zielt jetzt mehr auf die Frage ab, die du gestellt hast, ist, dass sozusagen in der Geschichte der Musik es immer eine sehr starke Verbindung zwischen der Bewegung bzw. der Geste der Person, die ein Instrument spielt. Zum Beispiel, eine musikalische Geste könnte sein, ich schlage auf eine Pauke und hole sehr weit aus, oder ich zupfe an einer Geige und mache einen sehr intimen Sound. Also die Geste ist immer sehr stark mit dem Resultat, mit dem musikalischen Resultat verbunden gewesen, historisch. Und in der elektronischen Musik hat da so eine Art Entkopplung stattgefunden. Also es ist kein direkter Zusammenhang mehr zwischen der Bewegung, was der oder die MusikerInnen auf der Bühne machen, und dem Klang, der dann aus den Lautsprechern herauskommt. Und das ist natürlich erstmal auch ein interessantes Feld, wo in den letzten auch schon vielen Jahren immer wieder elektronische MusikerInnen dran geforscht haben und sich überlegt haben, okay, welche Verbindung, wenn es sozusagen erstmal diese Entkopplung gibt zwischen der Geste und der Musik, die wir erzeugen, welche neuen Verbindungen können wir vielleicht erzeugen auch, und welche Verbindungen wollen wir, und welche Rolle spielt Geste heute in der Musik? Und dazu gibt es eben verschiedene Ansätze, und ein Ansatz ist wiederum eben Sensoren zu benutzen, die zum Beispiel Bewegung übersetzen können in bestimmte musikalische Parameter, und das können zum Beispiel halt Bewegungssensoren sein, die die Bewegung von Tänzerinnen im Raum wahrnehmen und das in Musik übersetzen. Da hat sozusagen dieser andere Aspekt von unserem Festival angesetzt, dass wir gesagt haben, okay, multisensorisch ist unser Festival, und in dem Sinne auch die Edition dieses Jahr bezieht eben Sensor-Inputs sehr stark mit ein. Und wir haben viele Stücke und Performances eingeladen, die eben auch mit sensorischem Input im Sinne von Sensoren, die Bewegung in unterschiedliche Klänge übersetzen, arbeiten, eingeladen. Genau, im Endeffekt also ganz viele Werke, die Sensoren als Instrumente nutzen, um wieder Klangerzeugung oder Bewegung im Klang oder auch im Visuellen umzusetzen und somit wieder ein direktes Feedback von Bewegung und Erzeugung zu schaffen. Das war, wie gesagt, ein Gespräch mit Felix und Paul, die das Sense Festival unter dem Titel Sense Move dieses Jahr mit kuratieren hier in Leipzig. Und wir hören jetzt nochmal Musik, die heute Abend auch zu hören sein wird, nämlich die Künstlerin Sabina Covarrubias wird da auftreten. Ab 18 Uhr geht das los mit einer Podiumsdiskussion und dann aber auch die Musik und noch eine Opening-Performance, und klingen könnte das dann ungefähr so. Thank you. Musikalischen Programms im Zimt heute Abend sein. Und wir hören jetzt nochmal ein Gespräch, das ich auch geführt habe, auch heute Abend, nämlich mit Thomas Legle, das ist ein französischer Künstler, auch vor Ort sein, der auch die Ausstellung da mitmacht. Und da von ihm werden so leuchtende Bakterien zu sehen sein. Alles Nähere habe ich aber im Gespräch mit ihm erörtert, allerdings in englischer Sprache, denn er kommt ja, wie gesagt, aus in der Nähe von Marseille. Ja, jetzt bin ich im Gespräch mit Thomas Legle. Der ist Teil des Sense Move, also der neuesten Ausgabe des Sense Festivals im Zimt in Leipzig. Und das geht am Mittwoch los im Leipziger Osten. Und das weitere Gespräch führen wir in englischer Sprache, denn er kommt aus Frankreich und lebt aber in Berlin schon seit einer Weile. You are interested in bioluminescent bacteria, which somehow produce light. How did it develop for you to become interested in these bacteria? I all come from the my relationship to light. So I started with electricity to make sound insulation using the sound of magnetic fields, and then some years ago I wanted to change that to see, okay, which other kind of light does it exist on Earth and I can work with. So that's how bioluminescence came to me. And after, because we all have in mind that there is like the Luciole, I don't know how the name, that like all the bioluminescence on Earth on the ground, but actually it's very, very more developed on under the water, because under 200 meters it's like complete darkness in the ocean, and there is like a whole world of light emitted by living beings. Mostly fish and something like that. And your project is Luciferine, if I pronounce that right. What is behind that Luciferine? Yeah, exactly. Luciferine is the name of the molecule that was discovered by a French scientific that's named Raphaël Dubois. And he found this molecule responsible from each animals who can emit light by himself or herself, I don't know. And it's like in all these animals, there is two molecules, so the luciferin and the luciferase, and when these two molecules encounter, and there is oxygen also the third element, it makes light on the organism. So yeah, and I was also, I love the name that for us is, of course, is referring to Lucifer, the dark angel, but actually, no, it's like it means like in Latin that is like the thing who carry the light. Lucifer, the light bringer. Yeah, exactly, exactly in that way. So, and I love it because Luciferine is like sweet also somehow the name. And the bacteria in itself, do they react towards sound? Because luciferin is a combination of sound, and or is it more that the sound is a reaction towards the movements of the bacteria? Yeah. They have no hearing, probably. Yeah, no, they have no hearing. They are very like primitive beings, organisms. So they. I decided to not make too many anthropomorphism, which is like to project what we feel as a human to one of the beings. So no, they have no rings. The principle in my installation is like provide them like a playground where they will be still, there will be oxygen for them, and the movement they will do in the instrument will produce music, because I put sensor on the way. When they touch it, it will react to my synthesizer. But of course, no, they don't shout, they don't scream. they just need oxygen and food. I can describe the room. It's a room with black walls, and yeah, there's this sort of tube where there's probably then water and the bacteria inside, is it? And is it specific water? And do they get? Do they need something else? For now we are in the daylight, which will be not the thing that will the visitor would see. They will see like something like more, I hope, magical. I don't know. So the bacteria will be in liquid, which is like mainly. Like 80% water from the ocean, but from the offshore, that there is not so many human pollution in it, and so it's like a food somehow that I prepare in a lab, like it's a partner lab in Marseille, because everything needs to be sterilized and controlled, that is have the good acidity of the water. And after this, it's primary element of which is yeast, and I don't know the name. Primary minerals in the water. You work together with scientists. What did they say to your project? Were they interested? Yeah, actually, that was the thing. I was the most afraid, because I decided to start this project without to know if I will have a collaboration with scientific. So, but hopefully I got good contact, and when you find a good person after, it's a bit of a job, of course. When you find it, I could find a really like a nice person that they are like passionate about their what they are researching, and now they are very like, they are open-minded, this kind of researcher. So I think it's somehow the same way of artists when they are, to be open-minded. So no, they are like very happy to see also how we can make something in any other way than them. There are also other living beings who produce light, like Glühwürmchen in German, which are fireflies. Or I heard also that some mushrooms exist. And yeah, were you also interested in the beginning in other things that produce light, or did you directly go towards the bacteria? Good question, actually. It's true that fireflies was... I was first of all interested about fireflies, because I did before an installation with a silk worm, like a moth. But out of this installation, I discovered that it's like big responsibility also to work with living beings, and it needs a lot of energy to work. I mean, like to care about this life, actually. So that's why, and also fireflies. It's more difficult to find on France fireflies. They are, if I'm right, they are more like in tropical countries or this area of the planet. And so, bacteria was also a good way that I could easily travel with, and not because as in my previous installation, I was like always with a caterpillar in my van, which was sometimes a bit tricky because they also react with temperature and everything. So no, bacteria after was easier than fish or jellyfish to carry. How are they getting transported, the bacteria? So the bacteria, is the whole process that is like fixed by the lab in Marseille. The sample is out of the freezer, like minus 80 degrees freezer, and after they get food there, and the sample is traveling just by post, like by a letter, I don't know, yeah, by a letter. But today, yeah, we are facing that it was a bit too late out of the lab because the delivery is a bit delayed. So, but should be everything fine. But of course, when they will arrive, I will directly give them a new fresh food. Hopefully, this bacteria is very, how would you say, strength or like... She's very strong in a way that she can adapt, it can adapt from, because normally, I never know if it's she or it. She is living, let's say, from 2,200 meters in the abysses down in the water. So she resists from the pressure and the temperature very easily. So yeah, it's like an incredible bacteria. Did you get to know other artists who do similar things? Actually, yes, because I was starting the project, I just want to know if it doesn't exist already. But actually, it's something, I don't know why, it's like very contemporary, that we are like different artists on different countries interested about this light, I guess because it's maybe more accessible than before. And like for this project, I was asking also question to an artist that already work with bacteria, and I was happy because we could collaborate. I mean, he could explain me some commodity, let's say, and yeah, I know also other artists that they work with bioluminescence plankton or. It will start on Wednesday as part of the Sense Festival in Zimt, Torgaustrasse 80. When will it start and how long will it be on display here? The idea is to make a performance about when the bacteria will encounter the sculpture itself. So that will be the performance that I will start to fill the instrument with a liquid and that we can see how it's going through. And that will be at 8 o'clock. But I think the opening starts at 6, yeah. So thanks a lot to Thomas Legle. So, wie gesagt, ein Gespräch mit Thomas Legle, der ein Teil der Ausstellung ist im Zimt auch und da so leuchtende Bakterien mitgebracht hat aus dem Mittelmeer, sind die eigentlich die Bakterien, die werden von so einer Nährlösung dann ernährt und fangen dann an zu leuchten. Und dazu sind so Klänge, die im Rhythmus des Leuchtens auch und der Bewegungen der Bakterien da vonstatten gehen. Ich habe mich außerdem mit dem Künstler Marc-André Weibezahn unterhalten, der hat so Orgeln gebaut, die Wasser verdrängen und dadurch durch den Wasserdruck dann so Geräusche machen. Auch das war auch ganz interessant zu sehen. Das wird auch Teil der Ausstellung sein, dass die Orgelklänge. Dann habe ich auch noch mit weiteren Künstlerinnen gesprochen, die da am Donnerstag nochmal da auftreten werden. Auch das ist auch ganz interessante Musik, die da noch sind. Künstlerinnenpaar aus Kanada, die am Donnerstag eben da Teil des Sense Festivals sein werden. Das sind genau gesagt die Künstlerin Sarah Letourneau und Chantal Boulan, die aus Kanada, aus Quebec kommen, glaube ich. Von denen habe ich auch so ein paar Klänge eingefangen und noch ein Gespräch mit ihnen geführt. Wir hören erstmal diese Klänge, die sie da erzeugt haben. So ein bisschen mit Vocals, auch mit Texten auch. Thank you. waren Teil der Klänge und jetzt hören wir das Gespräch mit den beiden. Ja, wir sind immer noch beim Sense Move, dem Sense Festival, und am Donnerstag wird auch etwas zu hören sein. Und da habe ich jetzt ein Gespräch. Could you introduce yourself? My name is Sarah Letourneau. I'm from Quebec in Canada. And this is Chantal Boulian. Hello. I'll speak for the two of us because Chantal doesn't speak English, but she understands. Okay. So we will present the performance What Still Whispers, which is like a version of a work we did before, but for the tour, so that everything can fit in the plane. So it's a very physical, performative experience where we built instruments that make sound with our bodies. So it's really our movement that creating the sounds. Could you describe what you have? You use voice as an instrument, but also some other things. Yeah, we have many instruments, like in wood mostly. Chantal is a very good woodworker and a designer too. And we have, it's hard to explain because like it's not like everything, you know. We invent big instruments. Like we have the we call it the round, the circle. It's kind of a big music box, and we install like what we call monoglock, like a glockenspiel, but just one. And when it rolls on the ground, like it like a 2 meter high circle that we make roll, and it activates this monoglock, so it makes like a music box, a big music box. And we also have the counterweight bass, which is another instrument that we invented. That's it's demountable right now. It's not fully assembled, but it's something. It's instruments with the caisse de résonance. What would it be? I'm French speaking, so it's the chamber of resonance, maybe. Okay. And there's a string, and the weight of my body change the tone of the string. And you also use language. I've heard some German language even. Yeah, I try to, because we translated for the tour, because usually everything is in French. But we do most of the show in English. But there's some of... I wanted to... this little part that you heard, it's like as to angst for spinning. Are you afraid of spiders? Are you afraid of the storm? Are you afraid of thunder? All these little like tiny fears, and that becomes like the show is about like environmental fear, like global warming, catastrophe that can happen, but it's still very open. You can understand what you want, but it's like this little fear that gets big when you're an adult and you see like the world completely changing. And yeah. Did you present it in other places already, this piece? Oh, we presented it, like this will be the first time we present this version of the show, like the traveling version. But we presented it in Canada before many times, like maybe 40 times, 30, I don't know, in many occasions, like around Canada. But it's the first time we travel by plane with these instruments. We had to redo everything so that it can fit in the suitcases, normal suitcases. We have 6 suitcases full of our stuff, but it works. It works. Do you have recordings or a Bandcamp page or something to present your sounds? No, we don't have a Bandcamp because it's hard to dissociate the sounds from the object. Like when you just heard the sound, it's kind of weird sounds. It really takes place with the material, with the objects, and the body that activates the object. So it's not like our sounds, they can't really be separated from the performance. It's very interdisciplinary project. And Synth is also a place for a three-dimensional sound somehow. Is that also part of your project, yes, to have a sound in a room? Yeah, it's we are working in a multiphony, like octophonic. usually, but since we are in the Zimt and there is like these 32 speakers, we, what, 32? So we are using them, so we change our sound. It's still all around the audience. And some of the sounds are coming from the roof, some of the sounds are coming more from the ground, but still all around the audience. And your performance will be on Thursday here in Zimt? Yes. Okay. Yeah. Well, then, at what time do you know already? At 8? I think it's at 8. We think at 8. So yeah. Just come around on Thursday and you will see and you will hear. Yeah. Thanks a lot for the interview. Thank you. Ja, das war ein Gespräch, wie gesagt, mit den Künstlerinnen Chantal Bouillan und mit Sarah Letourneau, die aus Kanada, aus Quebec kommen und am Donnerstag, wie gesagt, im Zimt zum Sense Festival spielen werden. Wir hören jetzt nochmal Musik, da eben von den beiden Künstlerinnen jetzt nicht so viel im Internet und auch nicht vorhanden ist, dass das so eine Live-Sache ist. Hören wir Musik von der Künstlerin, die da heute zu sehen wird, nämlich Sabina Covarrubias. Und von der hören wir das Stück The Land and Its Perfumes heute Abend, wie gesagt, im Zimt zum Sense Festival. Das war die Künstlerin Sabina Covarrubias, die heute Abend auch im Zimt zum Sense Festival zum Auftakt da spielen wird. Ab 18 Uhr geht das los. Näheres auch auf der Seite des Zimt, zimt.net, wobei Zimt mit Doppel-M geschrieben wird, und da einfach nach Sense Move gucken. Das ist die neue Ausgabe des Zimt-Festivals. Wir sind jetzt an einem Blog angelangt, wo wir auch weitere Ausgehtipps hören werden. Erstmal hören wir aber noch den Jingle des Morgenmagazins, denn ja, das kommt heute aus Leipzig, das Morgenmagazin, und ja, wir wollen den nochmal unbedingt hören. Aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören. Das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Das Ganze läuft natürlich nicht nur in Halle bei Radio Korax, sondern auch bei Radio Blau und in weiteren angeschlossenen Funkhäusern in Berlin, Potsdam, Frankfurt oder Stuttgart, Marburg und so weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Und deswegen haben wir jetzt auch Ausgehtipps, die auch in den verschiedenen Orten sein werden, rausgesucht. Zum Beispiel eben in Berlin, da könnt ihr am morgigen Donnerstag ein Konzert erleben im Schokoladen. Der befindet sich in der Ackerstraße 169 in Berlin. Und da werden die Unicorn Partisans, lustigerweise auch aus Leipzig stammende Band, zu sehen sein. Ab 19 Uhr geht das schon los offiziell. Außerdem wird da noch Delfinov, das ist so eine poetische Spoken-Word-Performance, zu sehen sein. Und von den Unicorn Partisans haben wir auch mal Musik, die das Ganze illustrieren könnte, nämlich das Stück The Girl von Unicorn Partisans, wie gesagt, am morgigen Donnerstag im Schokoladen in Berlin. Klingt tut das so. We'll be right back. Ja, die Unicorn Partisans, die spielen, wie gesagt, am morgigen Donnerstag im Schokoladen in Berlin. Die Sängerin kommt übrigens aus Murmansk und ist auch da so ein bisschen politisiert, deswegen vielleicht auch die Wut in der Stimme. Sie lebt jetzt aber im Exil in Deutschland und ja, das ist ja auch so ein Zugriff auf Körper, der vielleicht auch im Lied The Girl eine Rolle gespielt hat in Russland. Und wir haben noch weitere Ausgehtipps jetzt. Ihr seid immer noch im Morgenmagazin. Ich habe noch was weiteres rausgesucht in Frankfurt oder nämlich, da werden wir auch gehört, womöglich bei Radio Swupfort. Da ist auch ein Konzert am Sonnabend im Stuck, Krach im Keller Nummer 6. Da spielen Fotokillers Blitz, League und Peak. Also vier Gruppen immerhin, ja, soweit ich das jetzt sehe. In der Lindenstraße 7 befindet sich das und eine dieser Gruppen ist die Gruppe Splitz. Die kommen aus Berlin und von denen habe ich ein Stück Wach rausgesucht, das auch ganz gut passt. Vielleicht so in einem Morgenmagazin klingen tut das dann so, ist ein bisschen waviger. Ja, die Gruppe Splits aus Berlin, die sind wie gesagt beim Krach im Keller Nummer 6 in Frankfurt oder im Stuck zu sehen. Am Sonnabend ist das allerdings erst in der Lindenstraße 7. Und wir machen jetzt weiter, haben noch weitere Ausgehtipps rausgesucht, die sich auch wieder mal auf Leipzig beziehen, denn da sind auch noch mehr Konzerte. Da habe ich noch ein Konzert rausgesucht, was schon heute Abend sein wird. In der Moritzbastei werden die Lone Traumatics spielen, die kommen aus Wien, aus Österreich und wir hören von denen nochmal ein Stück jetzt. Nämlich das Stück Want Some Air. Das ist ein Stück, was eben auch vor kurzem rausgekommen ist. Die sind gerade auf Tour, die Lone Traumatics. Und klingen tut das dann so. Want some air? Wie gesagt, sehr schöne Musik, die sind nämlich, genau, das war Musik, ein Stück von den Lone Traumatics aus Wien, die, wie gesagt, dann in Leipzig heute Abend spielen in der Moritzbastei. Und ich habe noch mal einen anderen Veranstaltungstipp rausgesucht, der auch in Leipzig stattfindet und auch ganz interessant ist und auch passt zu dem Stück von den Unicorn Partisans, das ich zuvor gespielt habe, nämlich einen Vortrag mit Norma Schneider, der auch schon im Ventil Verlag so ein paar Bücher publiziert hat zu Alternativkultur und oppositioneller Kultur im Russland der Gegenwart. Und da wird ein Vortrag von ihr am morgigen Donnerstag sein namens Queer Post-Ost, queeres Leben und Queerfeindlichkeit im postsowjetischen Raum. Im sogenannten postsowjetischen Raum ist Queerfeindlichkeit weit verbreitet und Mitglieder der LGBTQ-Community sind auch häufig Diskriminierung und Angriffen ausgesetzt. Und die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sind allerdings auch groß. Während in Usbekistan noch Gefängnisstrafen für Sex zwischen Männern verhängt werden, in Georgien keine queeren Inhalte mehr veröffentlicht werden dürfen und in Russland die queere Community als extremistisch eingestuft wurde, können in Estland homosexuelle Paare heiraten. Das ist im Conner Island am Donnerstag. Das geht los um 19 Uhr. Queer Post Ost mit Norma Schneider. Und das war jetzt auch schon beinahe der Block mit den Ausgeh-Tipps. Wir hören nochmal zum Schluss nochmal kurz Musik, die auch auf ein Konzert verweist, nämlich von der Gruppe Blut und Eisen, eine alte Gruppe aus Hannover, die sich so dem Punk gewidmet haben. Die werden am Sonnabend in Leipzig spielen im Zorro, zusammen mit den Pershing Boys und der Gruppe A9. Von denen hören wir jetzt auch nochmal kurz ein Stück, das relativ kurz allerdings sein wird, Blut und Eisen. Die haben 1980 schon Platten auch veröffentlicht in Hannover und klingen tut das auch dementsprechend, wie man sich so vorstellt, nämlich so. Genießen auch sie ihren Tod. Neue Gier!

Von Marissa Nadler ist heute vor kurzem auch die Veröffentlichung New Radiations erschienen und heute Abend wird sie im UT Konwitz zu hören sein, in Leipzig allerdings. Wenn ihr nicht in Leipzig seid, natürlich, dann spielt sie vielleicht aber auch noch an anderen Orten, nämlich ja in Nashville zum Beispiel tritt sie auf am 7. Februar und nächsten Jahres allerdings erst. Nee, so viele Konzerte sind da nicht geplant scheinbar. Wir machen weiter und hören nochmal Musik, eine neue Veröffentlichung von einer Gruppe, die mir auch ganz gut gefällt, Frau Lehmann. Die kommen auch aus Leipzig, die werden ihre erste Schallplatte, glaube ich, veröffentlichen. Trost und Trotz heißt die Platte, die wird aber erst am 30. Januar 2026 dann rauskommen. Darauf befindet sich das Stück DLF Kultur will, dass wir brennen, also ein Lied sogar mit Radiobezug. Deswegen hören wir das jetzt hier natürlich auch und klingen tut das dann so. Falls jemand fragt, ich stecke in der Warteschleife von der Künstlersozialkasse fest. Und ich muss sagen, der Name ist hier echt Programm, wenn man männlich und von reichen Eltern ist. Doch das gilt nicht für mich. Deutschlandfunk Kultur will, dass ich brenne. Kompromisslos für die Kunst, Potenzial als eben Qual. Ich soll mich vermarkten, nicht vermehren. Wird uns schon die nächsten Tage locker reichen. Deutschlandfunk Kultur will, dass wir brennen. Das wird, wie gesagt, Ende Januar von der Gruppe Frau Lehmann veröffentlicht, diese Platte, und aber auch, ja, spielen auch Konzerte dann bestimmt. Konzerte, das ist auch eine, ja, Sache, die gerade noch stattfindet viel. Und wir sind auch in Marburg zu hören im Moment, beim Radio Unerhört in Marburg. Und da wird auch ein Konzert sein, nämlich am 28., das ist jetzt der Freitag. Und da spielen Atomic Fruit aus Berlin, Digital Carbs aus Hamburg und They're There aus Marburg, die ganz interessante Musik machen, im Café Trauma, genau gesagt, unter dem Titel der Reihe Warmduschen 7 sind da verschiedene Bands eben zu hören. Deswegen habe ich jetzt auch was von der Gruppe Atomic Fruit aus Berlin rausgesucht, um nochmal Marburg mit ins Boot zu holen. Und von denen hören wir das Stück Sketches of the Moon, das ist auch noch relativ neu. Wie gesagt, sind noch gerade auf Tour, spielen da noch in Hannover und an anderen Orten in Hamburg und in Köln, und klingen tut das so, Sketches of the Moon von Atomic Fruit in Marburg am Freitag. Sketches of the Moon. Ich glaube, die spielen sogar immer noch. Wir machen sie mal aus. Die spielen, wie gesagt, in Sketches Marburg im Café Trauma. Genau, die spielen in Marburg und jetzt kommen wir nochmal zu einem weiteren Konzert von heute Abend und zwar wieder in Leipzig und zwar die Gruppe Oluma, die auch aus Leipzig stammt und die hören wir jetzt mal mit dem Song Philanthropique. Das war nochmal so Aufwachmusik, so ein bisschen. Ihr hört immer noch das Morgenmagazin, das allerdings in den letzten Zügen schon liegt. Wir können nochmal kurz verweisen auf das, was jetzt noch laufen wird, nämlich das Schwarzkehlchen, glaube ich, oder? Kannst du das nochmal? Genau, das Schwarzkehlchen, Radio Korax in Halle wird das laufen. Und zwar ist es ein Umweltmagazin und es gibt Kurznachrichten und Beiträge zur Umwelt, Naturschutz oder auch Interviews oder Musik. Bei Radio Plau wird jetzt die Sendung Extra Plau laufen, die sich so ein bisschen mit Indie und so beschäftigt. Die nächsten zwei Stunden bei den anderen angeschlossenen Funkhäusern laufen jeweils andere Sendungen, die wir jetzt aber nicht alle leider rausgesucht haben. Und ja, das war es auch wieder. War ein schönes Morgenmagazin, oder? Hat doch Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Genau, wir machen jetzt weiter hier im Programm von Radio Plau.